Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Barbie von Greta Gerwig. Ja, und auch dieses Mal habe ich wieder einen Gast, was mich sehr, sehr freut. Und das ist ein altbekannter Gast oder eine Gästin, besser gesagt. Anni ist wieder mit dabei. Ja, hallo. Da freue ich mich auch sehr, dass das geklappt hat, vor allem, dass wir über diesen Film reden. Von mir persönlich einer der heiß erwartetsten Filme des Jahres, muss ich wirklich sagen. Weiß nicht, wie es bei dir war, wann du es erstmal von Barbie gehört hattest, dass die dann einen Film draus machen? Ja, ich glaube, das ist schon ein paar Monate her. Da kam ganz plötzlich irgendwie auch so ein riesiger Hype. Oh, es wird der Barbie-Film gemacht. Und dann wurde es wieder so richtig still irgendwie um das Thema. Und deswegen wusste ich auch gar nicht, was mich jetzt erwartet und was die Leute erwarten. Aber ich wollte auf jeden Fall reingehen und habe mich darauf gefreut zu sehen, was sie draus gemacht haben. Ja, ich fand die Werbekampagne halt sehr, sehr heftig die letzten Wochen. Also ich habe ja kein privates Instagram mehr seit Januar. Und trotzdem war das so penetrant, meinem Eindruck nach. Also hier auch in meiner Stadt, die Litfaßsäulen sind voll mit Ken und Barbie. Und auch sonst habe ich von vielen Leuten gehört, dass sie irgendwelche Filter auch auf Instagram veröffentlicht haben. Man konnte sogar die klassischen Barbie Inline-Skates wurden wieder beworben, dass man sie kaufen kann, diese gelben Dinger mit den pinken Reifen. Die sehen auch gut aus, muss man sagen. Ja, und also ich hatte das Gefühl, dass also das Marketing war echt extrem. Also auch laut Budget-Erwartungen ist das Marketing genauso teuer in dem Fall wie der Film. Wow. Kurz zur Einordnung, bei Hollywood-Filmen sagt man oft so, also so 100 Millionen Dollar ist eigentlich normal, wenn es ein größerer Film ist, was das Werbebudget angeht, da ist 100 Millionen Dollar nur Marketing. Und Barbie hat angeblich ein Budget von 150 Millionen Dollar für den Film und nochmal 150 Millionen Dollar fürs Marketing. Ja, also extrem viel im Verhältnis dazu, wie viel der Film gekostet hat. Und das spürt man, finde ich. Also ich hatte wirklich den Eindruck, ich habe ihn überall gesehen. Du nicht so krass oder also nur am Anfang erstmal und jetzt die letzten Wochen gar nicht mehr so? Ja, also ich habe es auch auf Instagram mitbekommen. Mhm. Da, ich glaube, es war dieser Gedanke, das wird jetzt so ein total großer queerer Film auch. Also einige Personen, sag ich mal, in der Richtung, der ich da so folge, die haben dann ganz viel auch mit Barbie gemacht und dann eben gab es diese Filter. Ich weiß nicht, this Barbie macht das und das, this Barbie macht das und das, weil es ja auch eben für alle Jobs und so eine Barbie gibt in der Barbie-Welt. Und dann waren halt einfach so ganz viele verschiedene Persönlichkeiten einfach, die dann einfach sich diesen Filter gemacht haben und so dieses, ja, dieses Wir-Gefühl, dieses Zusammengehörigkeit, es gibt uns in allen Formen und Facetten. Ich glaube, das habe ich am stärksten gemerkt. Ja, das ist ja auch ein Film, und das kann man, glaube ich, mal vorneweg sagen, ist mir auch passiert, als ich ihn im Kino tatsächlich geguckt habe. Es ist ja erstmal eine Marke, eine IP, wie man so gerne sagt, die er sich an Kinder richtet. Das ist ja die Barbie an sich, diese berühmte Plastikfigur seit 1959, habe ich vorher noch nachgelesen, seitdem gibt es Barbie. Und ist ja erstmal ein Spielzeug, also richtet sich an Kinder. Und dementsprechend ist es ja auch interessant, wie sie den Film jetzt vermarktet haben und was auch dieser Film letzten Endes ist, wenn wir darüber reden. Weil es gibt ja ganz viele Barbie-Filme. Wir haben ja auch zusammen da auch schon mal hier und da reingeschaut, wenn ich mich erinnere. Es ist, glaube ich, eine Serie gewesen oder so. Ja, aber stopp, da muss ich kurz intervenieren, weil das ist einfach nicht Barbie, okay? Das ist keine Ahnung, was für ein neumodischer Quatsch. Also Hyperaktivität auf einem ganz anderen Level. Die originalen Barbie-Filme sind wirklich sehr, sehr schön oder auch, also ich meine auch gut ist dieses, also Sendung hat ja, ist ja auch irgendwie Barbie und ist ja schön, dass sich das weiterentwickelt, aber die Filme früher, ich habe mir dann nochmal jetzt vor kurzem mal angeschaut auf VHS, das war so übel, aber trotzdem die Geschichte wirklich, wirklich schön und weiß nicht, irgendwie auch meinem Empfinden nach so ein bisschen kinderverträglicher und so pädagogisch wertvoller. Als jetzt diese neuen Serien, die es da gibt, oder neue Serien. Ja, also das hast du mir mal gezeigt, das ist wirklich sehr hyperaktiv gewesen. Aber es gibt an sich sehr, sehr viele Barbie-Filme, es sind halt alles so diese computeranimierten Sachen, die auch so vom technischen Standard, sage ich mal, so irgendwo Toy Story 2 Level, es ist jetzt nicht so super krass, aber genau, und da gibt es halt sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, wie viele Filme es an sich gibt von Barbie, aber sehr, sehr viele. Und das ist halt jetzt der erste Live-Action, wie man so schön sagt, mit richtigen Schauspielern. Und ja, also als es hieß, der wird gedreht, dachte ich mir erstmal sofort, oh Gott, also wirklich, man muss wirklich alles umsetzen, nachdem man ja auch Schiffe versenken in einen Film gepackt hat. Das haben viele, glaube ich, vergessen. Aber vor einigen Jahren, vielleicht schon, ist es schon 10 her vielleicht, gab es ja Battleship. Wie hieß er denn noch? Aaron Taylor Johnson oder so? Nee, ich weiß nicht mehr, wer da mitgespielt hat. Oder Channing Tatum sogar. Auf jeden Fall war Rihanna drin, das weiß ich noch. Und die waren, es war wirklich Schiffe versenken. Es war von Hasbro, es war wirklich basierend auf dem Spiel Schiffe versenken im Film. Gibt's nicht auch Pac-Man? Also ja, in diesem Pixels-Film, in dem Sandler-Film kommt, ja, genau. Kommt Pac-Man vor, aber ich glaube noch keinen eigenen. Noch nicht. Ja, ich wirklich Betonung auch noch nicht. Das ist, glaube ich, was, wo wir später noch drüber reden werden. Aber jedenfalls habe ich gehört, Barbie kriegt einen Film, also richtig so mit Schauspielern. Ich dachte mir so, was soll das denn jetzt sein? Und ich glaube, jeder, der das hier schon öfter gehört hat, weiß ja, ich bin auch sehr verdrossen, was diese ganzen Franchises angeht, habe da irgendwie auch keinen Bock mehr drauf. Und dachte mir, boah, nee, also wirklich wahr, ich bin so raus. Und dann haben sie gesagt, wer Regie führt. Und dann war ich ganz hellhörig, denn eben Greta Gerwig, wir haben gerade in der letzten Folge, habe ich ja mit einer anderen Gästin über Little Women nochmal geredet von Greta Gerwig. Und vor einigen Jahren auch Lady Bird von Greta Gerwig habe ich absolut gefeiert. Also ich finde sie als Regisseurin sehr interessant, auch was für Projekte sie macht und wie sie das macht. Sie ist ja auch Schauspielerin, immer wieder parallel auch. Also sie spielt auch immer so ein bisschen. Aber generell eine Stimme, eine künstlerische, wo ich sage, da bin ich hellhörig, da bin ich gespannt, was sie macht. Und wenn die diesen Barbie-Film macht, also die extrem kommerzielle Marke, daraus einen Film zu machen, weil Barbie hat ja keine Story im weitesten Sinne. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also das ursprüngliche Ding ist ja nicht, dass Barbie eine Story hat. Barbie hat vielleicht mal eine Schwester und sie hat auch mal ein Kind als Puppe, gibt's das halt dann alles. Aber es gibt ja nicht, es gibt ja, glaube ich, keine super komplexe Lore, oder? Die so, also. Ich glaube, Barbie ist eher einfach so eine Idee. Genau, es ist halt so. Wie man alles projizieren kann im Endeffekt. Ja, so ein Grundkonzept eben, genau. Also es steht irgendwie für, Barbie ist so, ist aktiv, ist, kann auch alles. Also es gibt ja auch, wie du gesagt hast, jede Art von Barbie. Also eben, ob jetzt Ärztin oder was auch immer, wahrscheinlich Feuerwehrfrau etc. Es gibt ja wirklich alle Arten von Barbies, wo ja das auch, wo auch dieses Produkt, sage ich jetzt mal, auch immer so diesen Zwiespalt immer hatte in der Wahrnehmung, zumindest meiner Wahrnehmung nach, ist ja Barbie immer so ein bisschen ein Zwiespalt zwischen, ist es sexistisch aufgrund dessen, wie Barbie aussieht und was für Körpermaße zum Beispiel Barbie hat. Aber gleichzeitig ist es dieses, ja, aber Barbie kann alles und Barbie macht auch alles. Ich glaube, auch in den Filmen ist sie sehr, sehr selbstständig. Und da ist ja eh schon mal so ein interessantes Spannungsfeld, sage ich mal. Und dann dachte ich mir, wenn diese Regisseurin den Film macht, okay, you got my attention. So, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Und dann kam ja dieser allererste Teaser raus. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Das war dieser, wo, so fängt der Film ja auch an, wenn diese Kinder da in der Steinzeit sitzen und mit Puppen spielen. Und dann kommt Barbie, die erste richtige Puppe, die nicht wie ein Baby aussieht, sondern eine erwachsene Frau. Und ich fand den genial. Ich fand diesen Teaser super und dachte mir, okay, das ist eine Referenz auf 2001. Das ist also auf jeden Fall schon mal nicht ein Film für alle. Weil auch jetzt würde ich mich sehr interessieren, wie, also der Film ist ja extrem erfolgreich, das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Also extreme Einspielergebnisse jetzt schon in dieser ersten Woche. Und wie viele Leute haben den Joke jetzt zum Beispiel verstanden? Es ist zwar jetzt schon sehr kommerzielle, also unter den Filmkunstsachen, glaube ich, ist es noch ein relativ kommerzielles Beispiel, so 2001 und der Mensch entdeckt irgendwie, ja, also entwickelt sich weiter. Also die nächste Evolutionsstufe. Genau. Sozusagen. Ja. Also man hat das, ganz komische Randanekdote, ich meine, in Werner Beinhardt hat man das schon nachgeäfft. Also es ist schon eine Szene, die so bekannt ist, dass man sie sogar in so einem Film parodiert hat. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass es jeder checkt. Also nicht jeder sitzt da drin und sagt, ah, ja, klar. Referenz auf diesen Stanley Kubrick-Klassiker, das finde ich natürlich schön. Ja. Das glaube ich auch nicht, aber generell sind mir so zumindest ein paar, also einige Referenzen aufgefallen in dem Film, eben auf andere Werke, die in den verschiedensten Zeiten und Genres liegen. Ich glaube, der Film versucht so ein bisschen für jeden was zu finden, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Er ist wirklich all over the place, was die Referenzen und die Jokes angeht. Und ja, wie gesagt, ich habe diesen Teaser gesehen und dachte mir, okay, sieht richtig gut aus, sieht richtig witzig aus, ist also auf jeden Fall ein bisschen selbstironisch. Ich bin hyped. So. Und dann, das hat sich immer mehr erhöht. Und dann eben auch, dann gab es dieses erste Foto von Ryan Gosling als Ken mit platinblonden Haaren in dieser Jeans-Weste mit abgeschnittenen Ärmeln und der Unterwäsche, auf der sein Name steht, also wo Ken steht. Und ich dachte mir so, okay, also das wird wahrscheinlich richtig, richtig gut. So mal, also gerade weil ich finde, im Segment Komödien, finde ich, macht Hollywood die letzten Jahre nicht mehr so viel Gutes. Also zumindest nicht sehr regelmäßig. Also vielleicht sieht man, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das Gefühl, ich sehe maximal 1-2 witzige Filme im Jahr. Und ich sage, die sind so richtig lustig. Irgendwie die Komödie an sich, habe ich immer das Gefühl, stirbt so ein bisschen aus. So irgendwie ist alles nur noch super krasses Oscar-Drama oder mega krasser Actionfilm. Weiß nicht, ich finde nicht mehr so viel. Das stimmt, also so auf der ganzen Ebene denke ich das auch. Aber ich finde, viele, gerade große Filme, versuchen auch mehr, dieses Lustige zumindest in einigen Facetten mit reinzubringen. Also nicht, dass der ganze Film irgendwie dass man da die ganze Zeit durchlacht, wie es bei mir jetzt tatsächlich übrigens bei Barbie zum Beispiel schon eher der Fall war. Also da hat man diese Ernsthaftigkeit, finde ich, zwar gehabt, aber irgendwie hat man schon gemerkt, der Film will einfach auch bespaßen. Aber ich finde, ganz oft wird das jetzt so ein bisschen eingebaut, dass Dinge so humoristisch aufgefasst werden. Und ich meine, ich gucke jetzt nicht so viele Filme wie du, aber ich habe schon das Gefühl, dass die früheren Filme teilweise schon eher ernster waren. Also ich gebe dir natürlich sofort recht, es ist ja klassische Marvel-Formel, ist ja, wir haben hier zwei epische Geschichten, aber unsere Figuren brechen das alles immer ironisch und nehmen alles nicht so ernst, was um sie herum passiert. Also das schon, natürlich ist Humor in so Filmen, aber so Filme, die wirklich sagen, wir sind eine reine Komödie, wir sind nicht, wir haben das nicht als Unterton oder als Nebenprodukt, also auch bei, ich würde sogar, was wir ja beide, glaube ich, mögen, Wes Anderson-Filme, das sind ja auch Komödien, aber die haben ja auch einen ernsten Unterton manchmal und so. Ja. Also das sind ja auch nicht keine klassischen Comedies in dem Sinne. Also ich denke da wirklich, also gerade weil Barbie ja auch sehr albern ist, also auch wirklich so richtiger Visual Gags, also wirklich auch alberne Jokes, die jetzt nicht irgendwie super geistreich sind, sondern einfach mal, hey, das ist einfach lustig, dass der jetzt eine Grimasse zieht oder dass der total übertrieben reagiert. So, ich glaube, wenn ich jetzt was versuchen würde als Beispiel zu finden, so ein bisschen Richtung klassische Komödie à la Jim Carrey. Also so richtig, wo es heißt, dass hier geht es wirklich nur darum, dass das ein lustiger Film ist. Das ist so der Inhalt. Und nebenbei haben wir schon noch eine Story. Aber die Story ist immer als Vehikel nur da, um noch mehr Jokes zu liefern. So ein bisschen. Also wirklich reine, alberne Comedy. Und da, also ich finde mir nicht mehr so viel. Es gibt sie schon hier und da. Also, aber eben, ich würde sagen, ein oder zwei im Jahr maximal finde ich noch für mich, wo ich sage, also es gibt viele Komödien, nur halt keine guten. Das, also vielleicht sollte ich das so sagen. Also natürlich haben wir hier auch Persona non grata Til Schweiger, der macht ja auch immer Komödien. Ich wollte es gerade sagen. Ist ja die Frage, ob das witzig ist. Ja. Bei den Trailern habe ich, glaube ich, waren am Stück 4 oder 5 deutsche Komödien. Ja. Und dann auch gesagt haben, gibt es eigentlich nur noch deutsche Filme gerade? Und das war schon also auffällig. Aber vielleicht wollen die Leute einfach gerade wieder ein bisschen mehr zu lachen haben. Ja, deswegen, also das habe ich auch sofort einfach begrüßt. Dachte mir, oh schön, macht einen richtig witzigen Film. Aber macht einfach mal wirklich was einfach bespaßen will und wo wirklich das Hauptaugenmerk der Drehbuchautoren ist, gute Gags zu schreiben und nicht, dass nebenbei mal eine Figur immer nur alles ironisch bricht, sondern lass das ganze Ding, das ganze Setting, lass die Figuren an sich lustig sein. Ich war absolut im Hype-Train mit dabei, also unter den Film-Nerds war das ja auch die letzten Wochenende das Barbenheimer-Wochenende, weil Oppenheimer auch noch anlief. Das war auch für mich eine zusätzliche Meta-Joke-Ebene, dass auch keiner dieser Filme ausgewichen ist, weil normalerweise ist das ja oft so, dass große Filme dann versuchen, nicht genau am selben Wochenende zu starten. Und nee, die haben das da durchgezogen. Sagen, okay, also hier läuft Oppenheimer, Film über die Atombombe und nebenbei läuft Barbie halt auch noch an diesem Wochenende an. Und ich fand das alles toll. Irgendwie habe ich das alles mitgenommen und dachte mir, ja, ich habe da Bock drauf. Das ist für mich ein wichtiges Wochenende tatsächlich gewesen, sage ich mal, filmisch. Hast du beide geschaut? Ich habe Oppenheimer noch nicht gesehen, tatsächlich zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnung, was nur daran liegt, dass ich ihn unbedingt in IMAX gucken will und da natürlich jetzt nicht will, in der vordersten Reihe sitzen will, sondern ja, ein bisschen pingelig mit meiner Sitzwahl bin und deswegen immer noch warte auf die Vorstellung, wo das alles passt. Aber wird auf jeden Fall, ich sag mal, in den nächsten 7 Tagen wird er geguckt werden und dann ja, gucken wir mal, ob es dann eine Folge zu gibt. Weißt du, was ich gelesen habe, das muss ich dir kurz noch erzählen. Und zwar sind wohl, ich weiß nicht, vor 10 Jahren oder so, kannst du mir vielleicht genauer sagen, auch The Dark Knight und Mamma Mia am selben Wochenende rausgekommen. Vor 15 tatsächlich schon. Krass, okay. 2008 war das. Da lief, ich habe ja auch tatsächlich gestern oder vorgestern erst was zugesehen. Weil das auch, ich weiß, worauf du willst wahrscheinlich aufs Counter-Programming raus, oder? Nee, ich wollte einfach nur auf Dark Mama und Barbieheimer raus. Genau, also das ist der lustige Joke, weil eben vor 15 Jahren auch wieder Christopher Nolan beteiligt an einem Startwochenende. Und das ist, glaube ich, das, worüber hier auch viel geredet wird aktuell bezüglich Barbie und Oppenheimer. Das sogenannte Counter-Programming, das bedeutet einfach nur, dass zwar ein Film rauskommt, der eine große Masse an Leute anzieht und man, wenn überhaupt einen anderen Film zu dem Zeitpunkt starten lässt, dann extra einen Film, der genau das Gegenteil macht. Also der sagt, alle, die Barbie nicht sehen wollen, die holen wir uns. Und das funktioniert auch nicht so oft, Counter-Programming. Manchmal geht dann der eine Film sehr unter. Und dieses Wochenende war aber so ein perfekter Sturm. Also auch Oppenheimer hat sehr, sehr gute Einspielergebnisse. Ich glaube, 80 Millionen Dollar in den USA, das ist kein schlechter Start für den Film. Ich habe mir so ein bisschen auch Graphen angeguckt, wo so ein bisschen analysiert wurde, welche Zielgruppe, welche Altersgruppe, welches Geschlecht auch geht in welchen Film. Und es war wirklich perfektes Counter-Programming. Also während 75% der Besucher, die weiblich waren, in Barbie gegangen sind, sind 75% der Männer in gewissen Altersgruppen in Oppenheimer gegangen. Es war wirklich so dieses ganz Klischee, Leute trennen, spalten sich da sehr auf und auch welche Altersgruppe in welchen Film ging und so. Also ja, deswegen hat man das da perfekt genutzt und beide Filme konnten erfolgreich starten. Also keiner, die haben sich nicht kannibalisiert, okay. Aber natürlich war Barbie der deutlich erfolgreichere Film, was das reine Geld angeht. Also, ja. Also mich haben auch, muss ich sagen, beide angesprochen, also möchte ich hier an der Stelle auch mal gesagt haben. Mhm. Aber für mich war eben auch wichtiger, erstmal in Barbie zu gehen und vor allem ja. auch in OV, weil da läuft es ja immer nur eine Woche oder so, vor allem in einem ja. kleinen Dorf. Aber Oppenheimer kommt auch noch. Ja, ja auf jeden Fall. Also ja, genau. Und wie du sagst, vor 15 Jahren hat das genau das gleiche Nolan auch schon gemacht, nur dass er da war auch wieder der düstere Film, aber er war der größere Film an dem Wochenende, wie du sagst. The Dark Knight gegen Mamma Mia. und die waren auch, sind beide gut gelaufen für das, was sie machen wollten. Ja, und jetzt haben wir diesen Film hier. Ich weiß gar nicht, sollen wir mal kurz einordnen, worum es überhaupt geht? Weil ich meine, Barbie kennt ja irgendwie jeder, aber ja. Worum geht es in diesem Barbie-Film? Sind wir generell, wir wollen wahrscheinlich offen reden, das heißt, wahrscheinlich wird das hier Spoiler-heavy oder letzten Endes, wenn wir weiterreden. Ja, ich weiß nicht, ob es also Geschichte technisch irgendwie oder handlungstechnisch da großartige Spoiler gibt, aber ich würde sagen schon, wir reden ja. offen drüber, was ja. passiert. Einfach damit ihr es wisst, also vielleicht denken wir auch rechtzeitig dran, aber rechnet nicht damit. Also ich habe mir was zusammengeschrieben, was den grundsätzlichen Plot angeht. Bitte ergänze mich jederzeit, unterbrich mich jederzeit, wenn ich irgendwas Entscheidendes vergesse, was die Grundthematik angeht. Ja, schieß los. Also ich habe es so verstanden, Barbie existiert doch wirklich. Barbie ist nicht einfach nur eine Spielzeugpuppe, Barbie ist schon irgendwie ein reales Wesen. Und Barbie lebt in Barbieland und Barbie ist nicht nur eine Barbie, sondern Barbie, das sind natürlich ganz viele Barbies. All diese Facetten, die Puppen, die wir schon angesprochen haben, die gibt's alle und die leben in einer Art, ich weiß nicht, Parallelwelt, Dimension, irgendwie sowas. Mhm. Und es ist eben Barbieland und alles sieht aus, wie man es kennt aus, ja, eben 60 Jahren oder so, Barbie-Spielzeugkosmos. Also sie lebt in einem Haus, das keine Wände hat so richtig und alles sieht aus wie Plastik, aber halt pink und sie isst nicht wirklich morgens, sie geht nicht wirklich duschen, sondern also das ist alles, es ist halt genau, wie es in diesen Werbungen immer gezeigt wurde, wenn Werbung für ein neues Barbie-Produkt gemacht wurde. Und eigentlich ist alles happy, alles ist geil, Barbie und alle anderen Barbies feiern jeden Tag. Es gibt auch Ken, gespielt hier von Ryan Gosling, natürlich der Haupt-Ken, sage ich mal. Es gibt auch viele Kens, da gibt es Variationen. Aber jede Barbie hat auch so ihren festen Ken, würde ich mal sagen. Und genau, und eigentlich ist das den ganzen Tag High Life. Alles ist immer gut, alles ist immer easy, alles ist immer toll. Und ja, abends wird immer große Dance Party gemacht, wie sie im Film, glaube ich, sagen, no big deal. Also ganz casual Abend, dass man einfach jeden Tag fette, choreografierte Tänze abzieht. Und genau, und dann aber plötzlich hat unsere Haupt-Barbie, gespielt von Margot Robbie, hat plötzlich Gedanken über Sterblichkeit und ist traurig und muss auch mal weinen und weiß gar nicht, was los ist. Und ja, dann gibt es eine ganz entscheidende Barbie in dieser Welt. Ich weiß nicht mehr, hieß sie Crazy Barbie, ich glaube. Mhm. Oder nee, Weird Barbie. Weird Barbie, sowas, genau. Und das ist so ein bisschen das Orakel dieser Welt. Es ist auch eine Barbie, aber es ist eine Barbie, mit der zu viel gespielt wurde. Was das heißen soll, und weil wir reden hier von echten Menschen, wir reden hier nicht von, also das sind keine Plastikfiguren, die da rumlaufen, sondern das sind Menschen. Aber ja, das ist die Barbie, mit der zu viel gespielt wurde und deswegen sieht die ein bisschen weird aus. Und die ist aber so ein bisschen das Orakel und ja, hilft anderen Barbies, die vielleicht auch irgendwie ein Problem haben, hilft die halt, dass alles wieder gut wird. Und eben in dem Fall unsere Haupt-Barbie Margot Robbie, dass sie nicht mehr traurig ist und nicht über Sterblichkeit nachdenkt. Und gibt ihr dementsprechend ganz klassisch eine Quest. Sie muss in die echte Welt kommen und muss rausfinden, wer in der echten Welt mit ihrer Barbie, also mit, ich glaube, wie nennen sie sie mal? Nicht original, aber so stereotypical Barbie, glaube ich. Ja, genau. Ja. Irgendwo in der echten Welt spielt gerade ein Kind mit einer Stereotypical Barbie oder mit der Stereotypical Barbie und ist scheinbar sehr traurig oder so und projiziert dadurch diese negativen Gedanken auf die Barbie in der Parallelwelt. Und nur deswegen ist sie auch traurig. So habe ich es verstanden. Wie gesagt, korrigiere mich hier gerne. Ja, so habe ich es auch verstanden. Also ist nicht, dass es eine schon Parallelwelt, aber eher so eine Fantasiewelt halt ist, die eigentlich nicht wirklich existiert. Aber dadurch, dass sie halt da irgendwie plötzlich als Barbie Selbstmordgedanken hat, was ja nicht Barbie entspricht, so wie sie konzipiert ist als Idee, weil die ist ja perfekt. Deswegen ist da irgendwie so ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum und sie kann eben in diese echte Welt kommen. Genau, also da gibt es dann, wie du, genau, stimmt, das ist eigentlich auch wichtig zu sagen, diesen Link zur echten Welt gibt es nicht immer, sondern gibt es genau deswegen, weil da irgendwas schief läuft. Und dann macht sich Barbie auf in die echte Welt, in unsere Welt, sage ich mal, um eben diese Person zu finden, die da mit ihr spielt und negative Vibes an sie sendet. Und auf der Reise wird sie begleitet von ihrem Ken, etwas improvisierterweise, gespielt von Ryan Gosling, wie gesagt. Und das würde ich sagen, ist der Grundplot. Sie versuchen rauszufinden, wer das ist. Und das Problem einfach zu lösen, diese Person wieder happy zu machen oder was auch immer, um dann einfach nach Babylon zurückzukehren und dann ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und sie hat wieder, kann wieder auf High Heels laufen, weil ihre Füße sind ja normal geworden und nicht mehr so, ich weiß nicht, wie man das überhaupt nennt, so Barbie-Füße halt, die schon in High Heel-Pose geboren worden sind. Genau. Und sie hat Zellulite bekommen und das möchte sie natürlich unbedingt vermeiden. Und damit gehen wir, glaube ich, auch schon sehr in die Richtung dieses Humors dieses Films. Also es ist sehr gespickt mit ironischen Anspielungen. Es ist, und das habe ich am Anfang kurz angeschnitten, es ist definitiv meiner Meinung nach kein Film für die Zielgruppe, die sich vielleicht primär Barbies kaufen würde oder die sie jetzt zumindest haben will. Es ist kein Kinderfilm, meiner Meinung nach. Also ich frage mich auch wirklich, wie der Film jetzt auf ein Kind wirken würde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es war auch auf jeden Fall kein einziges im Saal. Es waren wirklich nur Leute so, ich denke mal 20 bis 30. Okay, interessant. Weil ich hatte nämlich genau den Fall, ich stehe an der Kasse in meinem Kino hier. Ist auch eher was und eher ein kleineres, arzigeres Kino. Und vor uns eine Mutter mit wirklich zwei kleinen Mädchen, die waren höchstens 9, ich glaube sogar jünger. Auch schon die eine in so einem rosa Kleidchen. Und der Kinomitarbeiter sagt dir so, wollen Sie da wirklich rein? Weil, also witzigerweise aber auch, wie bei dir, mit der Anekdote eher, sie wissen schon, dass der hier auf Englisch läuft, also wahrscheinlich verstehen die nicht so viel. Und dann hat sie gedacht, ah ja gut, das ist dann doof, ja dann gehen wir wieder. Die sind also safe in ein anderes Kino gegangen und haben den angeguckt. Ja, weiß ich nicht, ob die Mutter das bereut hat. Also weil ich finde, die Trailer haben das schon klar genug gemacht, als die richtigen Trailer rauskamen, war schon klar, dass das eher ein Film ist, der Erwachsene anspricht aufgrund seiner ironischen Weise. Ich sag nicht, dass das kein Kind verstehen kann, aber ich glaube, es gibt ganz viele Themen, mit denen Kinder noch nichts anfangen können. Und ich denke, das ist so ein bisschen wie bei vielen, zum Beispiel auch Disney-Filmen oder so, dass es halt auch für die Eltern ist oder für ältere, also ich sag mal älter erwachsene Menschen, dass da Witze eingebaut sind, die man dann halt versteht und aber auch nicht schlimm, wenn nicht. Aber ich weiß nicht, ob das bei Barbie funktioniert, wenn man die Witze nicht versteht, weil dann ist es halt, ich weiß nicht, nicht ganz so viel Handlung. Ja, es hat auch nicht diese zweite Ebene. Wie du sagst, Disney hat das eben. Es gibt eine klassische Heldenreise bei Disney und dann ist hier und da mal ein kleiner Joke drin, wo so die Erwachsenen so schmunzeln und die Kinder bemerken es gar nicht. Das geht über ihre Köpfe hinweg und die gucken einfach weiter und die Erwachsenen denken sich, kleine Anspielung für mich. Und das ist bei Barbie halt nicht so. Jeder Joke, der hier drin ist, würde ich sagen, hat eigentlich fast immer eine Doppeldeutigkeit oder hat eine Anspielung auf ein Thema, was ganz klar erwachsene Menschen betrifft. Auf jeden Fall Menschen, die Barbie schon lange kennen, die da vielleicht auch mit groß geworden sind und sich weiterentwickelt haben. Und also der Film spielt ja extrem auch mit Nostalgie. Als Kind hat man ja noch keine nostalgische Beziehung zu diesem Ding, sondern es ist ja dann das, was du wirklich tagtäglich in deinem Kinderzimmer siehst. Und das sind ja hier extrem nostalgische Anspielungen auf Dinge, die ich auch nicht kannte, muss ich sagen. Also, hast du Barbies gehabt? Ich hatte tatsächlich auch, das war auch ein witziges Thema sofort dann, ich hatte auch eine Barbie und einen Ken. Das ist hier mal eine lustige Anekdote aus dem Privatleben. Ich weiß noch, dass ich weiß nicht mehr, warum ich die haben wollte oder wie das dazu kam. Also ich kann mich nicht erinnern, wie ich sie geschenkt bekommen habe, aber ich weiß, dass ich sie haben wollte und auch mit denen gespielt habe. Meine Barbie hatte tatsächlich ein pinkes Ballkleid an und mein Ken hatte einen türkisen Smoking. Also extrem dramatisch auf jeden Fall. Mein Ken hatte schwarze Haare, das muss ich dazu sagen. Und ich fand das toll. Ich hatte nur diese eine Combo, ansonsten hatte ich klischee-mäßig so Actionfiguren. Bei mir haben natürlich auch wieder alle zusammengehört. Also Barbie wurde nicht separiert von Batman. Das war dasselbe Universum. Die haben natürlich zusammen da abgehangen. Und ich weiß noch, wie mein Dad, muss ich an der Stelle schon erzählen, ein bisschen konservativer angehaucht. Er war schon erstmal besorgt, als meine Mutter mir diesen Wunsch wohl erfüllt hat. Und mein älterer Bruder hatte auch eine Phase, wo er die Farben Pink und Lila sehr mochte und hatte dementsprechend dann ein pinkes und lila Fahrrad. Und mein Vater so, du kannst doch dem nicht nachgeben, in welche Richtung lenkst du das? Also ja, mein Vater konservativ an dieser Stelle und nicht sehr weltoffen, muss man einfach mal ganz klar sagen. Der Film wäre nicht so gut für ihn. Also auf oder jeden Fall vielleicht besonders gut. Vielleicht hätte er sich gewundert, auf jeden Fall, wenn ich das gerne als Sechsjähriger gesehen hätte, dann hätte er sich vielleicht gefragt, ja, willst du nicht lieber irgendwie, weiß ich nicht, hier den nächsten Avengers oder so? Aber ja, also ich hatte auch eine Barbie, ich weiß nicht, wie viele hattest du? Hattest du mehrere? Also ich nehme das immer an, ja. Wirklich, das habe ich mich auch schon vorhin gefragt, als du kurz halt von dem Film erzählt hast, eben diese Häuser mit offenen Wänden und so, das ist halt Barbies Traumhaus, das wollte jeder damals haben. Und keine Ahnung, da ist ja auch irgendwann, bei irgendwem läuft dieser Hund rum, dieser Barbie-Hund. Mm, yeah. Den hatte ich auch. Und Ich habe mich halt so uralt. Okay, ja, ich habe mich bei so vielen Sachen dran erinnert, wie ich damit gespielt habe und auch diese Outfits. Das war 1:1 die Werbung von Barbie halt früher. Also ich habe danach auch mit Leuten geredet und die meinten, ja, keine Ahnung, ihre Cousinen und Nichten und was auch immer spielen alle heute gar nicht mehr mit Barbie. Also deswegen frage ich mich auch, hätten Kinder jetzt überhaupt irgendeinen Bezugspunkt dazu, so wie wir damals? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja, ich meine, es gibt es ja nach wie vor in Massen. Ich kannte auch sehr, sehr viele dieser Produkte, einfach aufgrund dessen schon, weil ich hatte, wie gesagt, nur diese eine Barbie, diesen einen kenne. Ich hatte nicht irgendwelche Fahrzeuge oder sonst was oder Häuser von Barbie. Aber jedes Kind, das, glaube ich, Nachmittagsprogramm geguckt hat, Nachmittagscartoons, die Werbeblöcke waren ja voll mit Kinderspielzeug und das natürlich dann gemischt, damit für jeden was dabei ist. Und da kannte ich auch die Hälfte von dem Zeug, kannte ich. Also auch dieses Barbie-Traumhaus kannte ich alles aus der Werbung. Auch die Art, wie sie es immer in den Werbungen dargestellt haben, hatte ich das Gefühl, wurde es auch hier teilweise so gedreht. Also die Art, auch wie Barbie diese Rutsche runterrutscht, die sie bei ihrem Haus hat und auch so ein bisschen statisch dabei wirkt, wie so eine Puppe. Also, und das muss ich, glaube ich, als allerersten großen Pluspunkt jetzt einfach mal reinwerfen. Die Ausstattung dieses Films, der Look, den sie gemacht haben, ist fantastisch. Also für mich hat es sich unglaublich authentisch nach diesem Spielzeug angefühlt, nur halt in riesengroß. Also, ja. Ich fand auch die Eröffnungssequenz gleich, also in diesem Barbie-Land, Barbie steht auf, die Musik wurde ja auch extra für den Film geschrieben, die fand ich auch, es hat einfach perfekt gepasst, hat sich auch eben auf die Handlung bezogen und war nicht nur irgendwie im Hintergrund und diese Eröffnungssequenz, wo Barbie dann ihren Tag startet und was sie so erlebt, was ja dann eh immer auf Repeat jeden Tag wieder passiert, weil das ist ja das Fantasieland, das war nicht super, also damit war ich schon direkt sold. Ja, und auch Margot Robbie, muss ich sagen, es ist das bestmögliche Casting, also ich habe überlegt, wer würde denn noch besser passen, oder ähnlich gut in die Rolle der Barbie. Und mir fällt jetzt aktuell einfach niemand ein. Also das ist schon pitch perfect an der Stelle. Ursprünglich, glaube ich, sollte Amy Schumer Barbie spielen. Aber die hat sich dann doch verabschiedet, weil ihr irgendwie das anscheinend nicht so ganz gepasst hat, in welche Richtung der Film gehen sollte. Da klingelt irgendwas, stimmt. Irgendwas klingelt da bei mir, dass Amy Schumer mal irgendwas mit dem Projekt zu tun hatte. Aber für mich ist Margot Robbie auch die perfekte Barbie. Also die perfekte Stereotyp Barbie. Ja. Ja, und sie ist auch Producerin bei dem Film Margot Robbie. Das heißt, ursprünglich war das auch mal so, dass sie selber gesagt hat, hey, ich will, dass Greta Gerwig den Film macht, aber ich als Produzentin will, hat sie extra damals gesagt, Greta, ich will dir gar nicht vorschreiben, dass du mich darin castest. Also bitte, fühl dich da auch gar nicht genötigt zu. Ich will diesen Film produzieren, ich finde das eine coole Sache, aber ich muss nicht selber Barbie sein. Und Greta Gerwig, für die war das gleich klar, nee, natürlich bist du meine Barbie. Also das ist ja gar keine Diskussion. Ryan Gosling war scheinbar auch von Anfang an der Pick. Man wollte auf jeden Fall Ryan Gosling als Ken. Das ganze Drehbuch wurde für diese beiden Personen geschrieben oder im Kopf hatte man genau diese beiden Darsteller schon. Und ja, wie gesagt, also die ganze Ästhetik des Films, super. Also wie das in Barbieland aussieht, finde ich großartig. Ich habe es am Anfang auch angeschnitten, auch wenn man dann in der echten Welt ihre Outfits sieht, das waren ja so geleakte Pressebilder auch, wenn sie dann diese Rollerskates anhaben und sowas. Also es geht ja auch wirklich, also volle Kanne. Also es ist ja nicht so ein bisschen, sondern also sie sagen sich wirklich die volle Kanne 80er, 90er, 2000er Dröhnung, was diese Barbie-Outfits angeht. Weil es sind ja eigentlich nie Sachen, die irgendwer wirklich anhatte, gefühlt. Das waren ja immer Klamotten, die halt in der Barbie-Welt existiert haben. Solche Barbie-Kleidung gab es auch kaum. Also das wäre auch langweilig gewesen. Ich weiß noch, ich habe mit meiner Oma damals, oder sie mit mir, haben wir dann auch selber noch Ballkleider für meine Barbies genäht und so. Also da hat man schon alles gegeben. So. Ja. Das war so die Erwachsenen, ich weiß nicht, Fantasie vielleicht auch so ein bisschen. Und zum Beispiel in meinem Fall, als es dann auch irgendwann braunhaarige Barbie gab, war ich auch so völlig von den Socken. Also. Ja. Angeblich von Anfang an, ne? War mir auch nicht klar. Angeblich gab es von relativ zu Beginn gab es auch schon eine brünette Barbie, nur irgendwie, also zumindest in den USA. Die wurde halt vielleicht nicht so vermarktet, auch in den TV-Shows und so dann wahrscheinlich eher halt. Also es geht ja bis heute eigentlich immer um die blonde Barbie. Ja, voll, also in den Filmen auch immer, ist glaube ich immer blonde Barbie ist die Hauptfigur. Und ja, in dem Film ist ihr Sidekick manchmal. Ja, in dem Film ist es ja auch von Anfang an völlig klar, dass alle Barbies parallel existieren. Und die heißen auch alle Barbie. Deswegen muss ich auch sagen, war das ein sehr, sehr schöner Abspann, um dem vorwegzugreifen. Ein Abspann, in dem einfach 17 Mal der Name Barbie steht, dann noch 12 Mal der Name Ken oder so. Und die halt alle gleich heißen. Sie haben auch nicht unterschieden nach President Barbie oder keine Ahnung was. Jede Barbie hat ja schon so ein bisschen so ein besonderes Feature, auch in diesem Film. Das ist jetzt an der Stelle nicht irgendwie, keine Ahnung, will da jetzt gar nicht irgendwie mich auf den Stereotyp so einschießen, aber ich finde, der Film macht das selber sehr offensiv, dass er sagt, President Barbie, also die ist immer nur dafür bekannt, dass sie die Präsidentin ist, so des Landes, also das ist halt ihr Trademark. Oder es gibt ja sogar eine Barbie im Rollstuhl und das wird aber schon, finde ich, auch sehr klar so in Szene gesetzt, dass es alles, also die Figur kriegt kein Charakter, sondern die Figur ist halt, guck mal, sie sieht anders aus und das, was sie anders aussehen lässt, ist das Besondere an ihr. Ich glaube einfach, jede Facette, die es für einen Menschen gibt, ist eine Barbie. Und die ist dann aber auch nur das, so am Anfang. Ja, genau. Ja, genau. Und bei den Kens, die Kens nicht so ganz so stark, finde ich. Die Kens sind so ein bisschen mehr generic. Also, die sehen zwar unterschiedlich aus, logischerweise, weil es unterschiedliche Schauspieler sind. Aber da habe ich jetzt nicht so einen krassen Unterschied in dem Charakter. Man lernt jetzt auch nicht so viele kennen, fairerweise. Ja. Aber ja, also Ryan Gosling sticht natürlich heraus, weil er extrem dumm ist in diesem Film, was ich liebe. Also Ryan Gosling, wenn er einen Trottel spielt, ist absolut mein Ding. Er ist so ein richtiger Labrador, finde ich. Ja. Also eben, und er lebt wirklich für Barbie. Das ist auch, glaube ich, das, wo man so merkt, okay, da ploppt das erste Mal so die Idee des Films auch ein bisschen auf. Ja. Als wir Ken treffen und merken, okay, Ken ist nicht ebenbürtig, sondern Ken ist, also seine Existenz ist darauf bedacht, wenn Barbie kommt, wenn sie aufsteht, aus ihrem Haus geht und endlich irgendwo in Erscheinung tritt, er will einfach für Barbie da sein. Er will, dass sie ihn beachtet, er will wahrgenommen werden und alles, worum es ihm geht, bisschen wie du sagst, mit Labrador, bisschen wie ein Hund. Er ist glücklich, wenn sie glücklich ist, so blöd gesagt. In seiner Nähe. Genau. Genau. Das Einzige, was ihn noch ansonsten interessiert, ist, dass auch andere Kens Barbie beeindrucken wollen. Und das will er natürlich nicht. Er will sie natürlich für sich. Das ist seine Barbie. Und das ist erstmal sein ganzer Charakter. Und ja, dann weiß ich gar nicht, wir müssten eigentlich dann fast ein bisschen springen in der Handlung, weil dann, also am Anfang leben wir ja die ganze Zeit in dieser Barbie-Welt mit Barbie und da ist halt alles super und toll. Und dann hat sie eben so diese komischen Gedanken und plötzlich läuft sie nicht mehr, wie du sagst, in High Heels Form rum, sondern plötzlich hat sie normale Füße, auch wenn sie Schuhe auszieht, plötzlich nutzt sie auch ihre Fersen. Ja. Und, genau. Und haut vielleicht dann ab. Vielleicht kann man da noch zu sagen, wenn wir jetzt gerade bei Ken sind. Mhm. Also er ist halt, ich meine, er ist ja auch als die Puppe Ken sozusagen eigentlich immer nur der Sidekick von Barbie gewesen. Ja. Also der Partner, den man vielleicht auch hat. Ich hatte zum Beispiel, glaube ich, keinen oder zumindest sehr lange keinen. Keinen einzigen, wow. Ich weiß, ich hatte auf jeden Fall mehrere Barbies. Und das möchte ich auch noch kurz sagen. Ich hatte auch eine Weird Barbie und deswegen war das einfach einer meiner besten Momente, als diese Weird Barbie kam, weil ich glaube, ich weiß nicht, aber jeder, der ich kenne, hat seiner Barbie mal die Haare abgeschnitten oder mit Buntstift vollgemalt oder so. Und ich glaube, meine Barbie sieht exakt so aus und liegt immer noch auf dem Dachboden. Also bin ich sehr sicher. Genau, aber zu Ken, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er spiegelt das, was in Filmen von früheren Jahrzehnten, wo eigentlich immer die Männer die Hauptrolle waren und eigentlich auch fast nur Männer besetzt, so diese Love Interest, die auch dabei ist. Und das ist der ganze Job. Ja. So ein bisschen das halt, Bond Girl. Genau, aber es wird halt sehr transparent kommuniziert. Es ist nicht so, dass wir das zwischen den Zeilen rauslesen müssen, sondern es wird uns mehrmals einfach gesagt im Film auch. Also das ist alles, dass es Kens Existenz ist. Er findet auch als Mensch eigentlich nur statt oder als Wesen, wenn Barbie in seinem Kosmos stattfindet. Fast wie so ein NPC, der nur dessen AI nur aktiv ist, wenn sie in der Nähe ist, in einem gewissen Umkreis oder so. So hatte ich das irgendwie wahrgenommen fast. Total. Ich finde, das hat man auch aber gemerkt, eben in dem Moment, wo wir jetzt auch in der Geschichte sind. Sie sind ja dann von Barbieland in die echte Welt gereist und war ein bisschen absurd. Ich dachte, es wird vielleicht komplizierter, aber es war für niemanden oder ist für niemanden zu keinem Zeitpunkt ein Problem anscheinend, das zu machen. Man muss einfach nur mit dem Auto, das 5 km/h fährt, fahren in Barbieland. Dann mit irgendwie einem Fahrrad, mit einer Rakete und Jetski überall. Auf jeden Fall auch. Ja, stimmt. Das war ganz wichtig. Oder Boot oder sowas war das. Und auch da ist ja immer Barbie am Steuer oder genießt es und Ken umschwirrt sie sozusagen und hängt an ihr dran, mehr oder weniger. Bis sie und ist auch immer überfordert mit allem und ist nicht Herr der Dinge, so auf jeden Fall nicht. Auch zur Weird Barbie muss ich sagen, das war für mich auch sofort ein bekanntes Bild. Ich habe das mit meiner Barbie zwar nicht eingestellt, aber ich glaube auch, das war schon so ein Nostalgie-Move an der Stelle. Ich glaube, jeder kennt das. Also ich kannte auch sofort dieses Bild von Barbies, die grässlich entstellt sind, weil man damit rumgespielt hat. Und eben klassisch auch dieses, die Weird Barbie wird ja von Kate McKinnon gespielt, die primär so durch Saturday Night Live bekannt ist. Oder auch im Ghostbusters Remake hat sie mitgespielt. Stimmt, ja. Auch dieses dauerhaft Spagat, weil diese Puppen ja diesen unglaublichen Spagat machen konnten. Und sie muss auch die ganze Zeit Spagat machen im Film überall. Das war einfach so gut, wirklich. Also einfach nur, weil man sich erinnert hat, dass man selber, warum auch immer, genau so mit diesen Puppen halt gespielt hat. Und sie im Spagat irgendwo hingelegt, irgendwo rumgeworfen, was auch immer. Wobei ich finde, man hätte das deutlich extremer gehen müssen. Also man sieht ja auch so eine kurze Montage, wie eine Weird Barbie entsteht. Also man sieht, wie so die Haare mit Feuerzeug angekokelt werden etc. Und ich fand verhältnismäßig dazu, sah Kate McKinnon gar nicht so krass aus. Also im Gesicht, finde ich, hätte man ihr noch deutlich mehr ins Gesicht schmieren können. Ja gut, aber wohl, das mit dem Gesicht war ich immer vorsichtig. Ich habe sie, glaube ich, einmal noch selber versucht, anders zu schminken. Das war dann nicht so schön natürlich. Mhm. Aber sonst, glaube ich, hat man eher versucht, Friseur zu spielen. Ja, genau, und da schafft der Film auch von Anfang an so eine, finde ich, sehr gute Balance aus diesem, weil das ist ja auch, was ich immer sehr kritisch finde, wenn Filme nur noch aus Remember-Me-Momenten bestehen. Nur noch so, hey, weißt du noch das? Erinnerst du dich noch das? Hey, war das nicht toll? Und sonst gar nichts mehr da ist. Und gerade bei Barbie fand ich das eigentlich, muss ich fast sagen, durchgehend ganz gut, wie sie das gemacht haben. Weil es war extrem auf diesem, da war viel, viel Nostalgie drin, aber es war halt als Joke eingebaut und nicht als, der Film hat nicht gestoppt, um kurz eine Referenz zu bringen, sondern es ist einfach schön im Hintergrund auch teilweise gewesen. Oder manchmal ist es nur irgendwo ein Satz, den ein Charakter sagt, aber der Film stoppt nicht, die Handlung geht weiter. Und das fand ich eigentlich, aus meiner Wahrnehmung zumindest heraus, relativ gut gelöst, dass sie zwar stark auf die Nostalgie setzen, aber es irgendwie, ja, wie soll man das sagen halt? Also, es war nicht so eingebaut, dass der Film sich nur noch darum dreht, sondern das ist halt einfach die Welt von Barbie und die sieht so aus und sie haben sich da halt die Mühe gemacht und haben das auch ordentlich durchrecherchiert oder Mattel wird geholfen haben und haben da ja auch ganz viele Anekdoten drin, die ich zum Beispiel nicht kannte, die für mich aber die mit das Beste waren, muss ich sagen. Also diese ganzen strangen Barbie-Sachen, die es gab, die ich gar nicht kannte. Ich weiß nicht, ob du, kanntest du Barbie, die Version, das war ja, glaube ich, soll ja ihre, das ist ihre Schwester sein, glaube ich, oder ihre Tochter, die die auch, die Special Barbie, die, wenn du ihren Arm hebst, dann wachsen ihr Brüste, ja. Die es wirklich gab. Also ich habe so das nachgelesen, das gab es wirklich. So, what the fuck, oder ja, die schwangere Barbie. Die dann so einen Säugling im Bauch hat und dann kann man den Bauch aufklappen und kann den Säugling da rausnehmen. Ja, so, die habe ich auch, glaube ich, in meiner Hand gehabt. Also fand ich ja auch weird irgendwie. Aber. Und das aber fand ich halt sehr schön, ja. Ja, genau. Also der Hund war für mich halt mein Highlight. Weil du hast ihm halt vorne diese magnetischen Kürtel reingesteckt und dann hast du auf seinen Schwanz gedrückt, dann sind sie hinten wieder rausgekommen und das war die ganze, der ganze Zauber. Ja, man hatte, also ich hatte immer sofort die Werbespots im Ohr. Also ich habe sofort das vor mir gesehen, wie so eine Kinderhand da so schön kosmetisch auch noch zurecht gemacht, den Fingernagel. Und so, und dann drückst du hinten drauf und schau, jetzt kommen alle Gürtel wieder raus. So, ich habe auch diese übertriebene Kindermoderationsstimme sofort im Kopf gehabt zu diesen Werbespots. Und wir haben ja auch eine Erzählerin, das ist mir auch jetzt gerade erst wieder eingefallen, dass es sogar eine Erzählerin im Film gibt, die so ein bisschen durchführt. Ich glaube, Helen Mirren spricht sie tatsächlich. Und die das auch manchmal so ein bisschen ironisch kommentiert, dementsprechend auch nochmal so, das immer wieder ironisch macht. Also es ist ein Nostalgiefest an Barbie auf jeden Fall. Aber es bricht auch immer wieder damit, es macht sich auch lustig über das Ganze. Und das war, glaube ich, das, was für mich auch sehr gut funktioniert hat, dass es nicht ein einziges, ist Barbie nicht toll? Oder auch nicht ein einziges, ja, Barbie ist ja, keine Ahnung, sexistisches Stück des Kapitalismus und das ist alles doof und scheiße. Sie haben da irgendwie eine Balance gefunden, die für mich eigentlich recht gut funktioniert hat, muss ich sagen. Und das liegt vor allem auch am Casting. Also Margot Robbie passt da super rein und Ryan Gosling, so hart es klingt, auch wenn es ein Film ist, wo wir auf jeden Fall noch zukommen, worum geht es in dem Film, was auch so ein bisschen die Message des Films. Und natürlich ist es ein Film, logischerweise aufgrund des Themas Barbie, der sich sehr stark mit dem Thema, was Weiblichkeit, was ist eine moderne Frau, was macht eine Frau aus, das alles ist da ja irgendwo thematisch drin. Und ich muss trotzdem leider gestehen, dass mein komödiantisches Highlight war Ryan Gosling, auch wenn es der Typ ist. Es ist natürlich ein bisschen flach, den Typen als Highlight zu nennen. Aber ich fand, also Ryan Gosling hat mich gekillt an manchen Stellen, also dieses ganze Kennergy, was er da aufgezogen hat. Sehr viele gute Wortwitze mit Ken auf jeden Fall drin, das muss man auch sagen. Ja, und Margot Robbie musste auch so, hat vielleicht da so ein bisschen für mich den undankbareren Job, dass sie ja die ernste Figur bleiben muss. Sie ist die, die wirklich das Abenteuer erleben soll und er darf halt immer der Trottel sein, er darf immer den dummen Joke noch bringen. Ist, glaube ich, die dankbare Rolle, die Ryan Gosling hier hat. Ja. Dass er einfach, er ist halt der flachere Charakter, muss man auch irgendwo sagen. Auf jeden Fall, eben. Also, ist halt leichter zu spielen. Eben, also selbst als dann der Film irgendwann so ein bisschen sich in seine Bahnen lenkt und wir merken, was ist eigentlich der eigentliche Plot des Films? Gibt es hier auch einen Antagonisten? Und wie gesagt, wir reden ja hier über Spoiler, da kommt ja Ken dann ins Spiel und trotzdem ist er selbst in seiner, wenn er dann als Charakter ein bisschen komplexer gemacht werden soll, ist er immer noch unfassbar stumpf. Also es ist wirklich immer noch völlig on the nose, also Patriarchat, das ist ja eine geile Sache, so, weil ich denke, da geht es um Pferde, also er ist immer alles an ihm, seine ganze Motivation, alles, was er tut, nichts davon hat eine echte Tiefe, also es hat nie eine große Bedeutung. Es könnte halt sehr viel gefährlicher sein, wenn es anders wäre, sag ich mal. Eben, und der Film spielt damit sehr viel, auch mit eben dementsprechend, was ist dann so toxische Männlichkeit auch so ein bisschen, aber halt auf eine ganz, ganz, also schon auf eine provokante Art und Weise, würde ich sagen, aber nie auf eine besonders bissige. Also nicht so, dass ich das Gefühl habe, hier will man jetzt wirklich einen Brandbrief setzen und jetzt will man hier mal wirklich real gelebten Sexismus zeigen oder toxische Männlichkeit entlarven, so wie sie in der echten Welt vorkommt, sondern es ist ja sehr überhöht, es ist ja total extrem, wie sich Ken und alle anderen Kens dann auch verhalten, als dieser ganze Twist mit wir führen das Patriarchat ankommt, als sie das einführen wollen. Also so wie sie es in dem Film machen, so würde es vielleicht ein schlauer Siebenjähriger erklären, was Patriarchat bedeutet. Also einfach so, die Männer bestimmen jetzt. Und es gibt auch gar keinen Grund, warum die... Also Ken hat selber nicht einen richtig guten Grund dafür, außer dass er sich endlich mal wichtig fühlt. So, das ist so seine Motivation für Patriarchat. Er möchte selber mal nicht mehr der Nachgedanke sein, sondern er möchte mal der Main Character sein. Und das ist eigentlich alles. Ich glaube, da wäre ihm jedes Mittel recht gewesen, ob das jetzt Patriarchat ist oder eben einfach nur Pferde. Hauptsache er ist mal irgendwie am Drücker. Und, ja. Vielleicht erzählen wir jetzt kurz, wie es dazu denn eigentlich kommt. Ja. Ja, das vor allem würde ich gern wissen, wie du das wahrgenommen hast, wie dieser Handlungsverlauf eingeführt wird. Also Handlung, wirklich, ich habe an allen Enden und Ecken gesucht, um irgendwelche Fäden zu kriegen, die ich aneinander binden kann. Ja. Ich finde, es ist sehr, sehr schwach. Aber ich meine, haben wir schon gemerkt, dadurch, dass man einfach so easy in die reale Welt reisen konnte. Es war jetzt nicht diese Journey dahin, das große Abenteuer. Nee, die sind dann halt in 2 Minuten darüber gefahren, durch die magische, keine Ahnung, den Riss in der Welt. Und ja, dann kommen sie da an in der echten Welt und laufen etwas rum oder fahren mit den Rollerblades etwas rum und man merkt halt direkt diesen riesigen Kontrast von der schrillen Barbie-Welt, wo aber auch alles voll normal war, wie sie gestylt sind, wie sie reden und sich verhalten. Mhm. Und plötzlich sind sie in der echten Welt und fallen halt auf wie bunte Hunde. Kennen sich natürlich auch nicht aus, wissen nicht, wie die Menschen da drauf sind, welches politische System da herrscht. Und sie ist ja auf der Suche nach dem Mädchen, von dem sie auch, glaube ich, kurz Visionen hatte oder so. Das möchte sie jetzt finden, genau. Und macht sich eben auf die Suche nach ihr, während Ken, der sie eigentlich ja eher ein bisschen nervt, sage ich mal, weil er halt einfach nur so happy hinterher dackelt, dann mal seine eigene Tour macht durch die Welt und sich das so anguckt, wenn sie halt dieses Mädchen sucht. Was mir dann irgendwie auch wieder gezeigt hat, das ist ja irgendwie auch nicht schwer, sie zu finden wahrscheinlich, aber das ist der ganze Film ja. Irgendwie ist es passiert halt einfach eine Sache nach der anderen und es ist lustig, wie es sich entwickelt, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt spannend. Aber ja, er wird irgendwie von Männern angesprochen. Ich glaube, jemand fragt ihn nach der Zeit, was ihn komplett von den Socken haut, dass er nach irgendwie was Wichtigem gefragt wird. Oder ich wusste nicht, wie man das zu interpretieren hat. Ich glaube schon, das war eigentlich der ganze Joke, dass seine Meinung gefragt ist und auch wenn seine Meinung eigentlich ein Fakt ist, den er nur wiedergeben soll, die Uhrzeit. Genau, sieht irgendwelche Banker reden, die eine Frau auch dann mal wegschicken, wenn sie irgendwie gerade was von ihm will, was er halt selber gar nicht so kennt, weil Barbie schickt ihn weg und er will eigentlich immer nur was von Barbie und sie kommt nie auf ihn zu. Und deswegen, denke ich, findet er das überhaupt gut. Also ich habe mich auch gefragt, er ist ja eigentlich ein total netter Charakter, der eigentlich nur das Beste will, aber daraus, dass er halt selber so unzufrieden ist und so schlecht behandelt wird in irgendeiner Art, weil... Das zeigt uns dann in dem Moment das erste Mal, okay, vielleicht ist Barbie halt auch nicht perfekt, was zumindest diesen zwischenmenschlichen Aspekt angeht. Denkt er sich halt, hey, das in der Barbie-Welt, das wär's doch. Ja, genau. Endlich bin ich mal am Drücker und Leute grüßen mich und ich werde wahrgenommen. So, ich glaube, das ist einfach dieses Ganze, einfach wahrgenommen werden, aus welchen Gründen auch immer, findet er, glaube ich, einfach toll. Und also für mich kam ich fand es eigentlich, wie du gesagt hast, ganz gut formuliert, es passieren schon Dinge in dem Film, aber es ist eigentlich nie mit Spannung verbunden. Es ist nie so, dass wir, oh, und was kommt jetzt? Oder so, hui, wie kommen sie denn aus der Situation raus? Nee, es löst sich immer einfach auf. Und dann ist es halt auch so absurd, also ich finde es im Nachhinein extrem absurd, wie sie eigentlich einführen. Wie kommt Ken auf die Idee, das Patriarchat gut zu finden? Er stolpert einfach in der Schulbücherei rum und sucht irgendwelche random Bücher raus. Oder noch mit dem Ansatz mit Pferden, glaube ich, so. Ich glaube, er hat halt viel über Krieg gelesen und da geht es halt nur um Männer. Und Männer, und die sind halt immer auf Pferden gewesen, so Napoleon-mäßig. Hat er wahrscheinlich auch ein paar Bilder gesehen oder so. Und dann dachte sich, ja, ich mag Pferde. Das Patriarchat, das ist anscheinend richtig gut. Das nehme ich mit nach Barbieland. Er liest halt diese Bücher und dann geht er zurück und plötzlich, ich weiß nicht, ist das ganze Land halt anders. Ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich von ihm eingeführt wird oder ob das einfach diese Fantasie ist, die er halt hat und dadurch verändert sich die Welt. Ja, ich habe schon jetzt so verstanden, dass er das wirklich beibringt, so ein bisschen Messias-mäßig und denen so das Neue Testament bringt oder keine Ahnung was und sagt, hey, so, ab jetzt funktioniert die Welt hier übrigens so. Und dadurch, dass alles in der Barbie-Welt so perfekt ist, sind scheinbar alle Barbies und auch Kens super leicht, glaube ich, naiv. Also vielleicht gibt es da auch keinen Lügen oder keine Ahnung was. Hm. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, das wäre viel besser, wenn ihr Frauen uns einfach nur ein Bier bringt und sonst gar nichts macht, dann denken die Frauen, ja, dann wird das schon so sein, voll gut. Also es ist zwar irgendwie etabliert, dass es dann so eine Art Gehirnwäsche dann doch ist, aber wir sehen nie, wie es dazu kommt. Also Barbie kommt zurück und es ist einfach so. Also ich glaube, so richtig wollten sie das nicht erklären oder ich weiß nicht, ob das nochmal ursprünglich im Skript gewesen wäre, aber für mich war auch nie greifbar, wie, vielleicht eben, wie du sagst, ist es so eine Metasache, dass seine Gedanken, die er mit zurückbringt, automatisch Einfluss aufs Barbieland haben oder keine Ahnung. Es ist, also das habe ich auch nie verstanden. Es bleibt offen. Ja. Aber ja, was mich, glaube ich, auch verwirrt hat, war so ein bisschen der Joke mit den Pferden. Ich fand das zwar sehr lustig, dass Ken so auf Pferde steht und das alles toll findet, aber es war für mich eigentlich wieder ein, gerade in dieser Welt, die sehr von Klischees behaftet ist, ist das ja eigentlich auch wieder ein Barbie-Ding, oder? Also Barbie-Reiterhof, das gibt's doch alles. Also stimmt. Das fand ich irgendwie interessant, dass sie die Pferde ihm immer so zuschreiben, weil ich das überhaupt, also wenn ein Tier doch das klassische Mädchentier ist, jetzt mal ganz plakativ schon, also es gibt ja den Begriff Pferdemädchen, also Pferde sind doch wirklich total die Tiere, die ganz stark auf, also eben, es gibt ja ganze Kinderzeitschriften nur über Pferde, die Wendy und was nicht alles. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt, warum gerade Pferde? Ich dachte irgendwie, sie geben ihm vielleicht, was ist typisch Klischee-männlich, ich weiß es nicht, irgendwie Bulldoggen oder ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, das stimmt, ja. Ich dachte, also ich habe mich das auch so gefragt und dachte, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Joke. Er nimmt halt dieses Patriarchat, so wie er es halt versteht, ja, und setzt es aber in Anführungszeichen falsch um. Und er hat ja dann auch, also die Männer besetzen, die Kens besetzen ja dann die Barbie-Traumhäuser und machen da Mini-Kühlschränke rein und keine Ahnung, sehr, sehr stereotyp männliche Dinge halt. Und überall sind Bildschirme, wo einfach nur Pferde drauf zu sehen sind, so wilde Hengste, die irgendwie wiehern und rumrennen. Und ich glaube, also ich meine, die sind ja auch alle, also trotz dessen, dass sie dann so tun, so toxisch maskulin, sage ich mal, sind sie ja doch sehr queer. In dem, ja, und es wirkt sehr rollenmäßig. Genau. Also, es wirkt so, als hätte ihnen jemand beigebracht, du musst übrigens so sein jetzt. Und dann machen sie das halt, aber ohne echte Überzeugung, ja, oder so. Genau. Das ist einfach so. Wir wissen nicht, was ist wirklich dazu und was ist jetzt einfach komisch daran. Zum Beispiel, nein, im Patriarchat ist es eigentlich nicht so, dass man Pferde komplett abfeiert. Das ist, das hat er vielleicht auch falsch verstanden. Eben, vielleicht sagst du, das ist ja eigentlich eher das Barbie-Ding. Und er nimmt das jetzt und denkt sich, ja, aber in der echten Welt waren da ja ein Pferd bei den Männern, die Respekt bekommen von den Frauen. Mhm. Oder, keine Ahnung, ihnen über den Mund fahren auch. Und deswegen mache ich das jetzt einfach zu unserem Symbol. Ja, ja. Ja, ich dachte mir die ganze Zeit so, was ja schon passen würde, wäre, wenn Ken keine eigene Persönlichkeit hat, sondern Ken ist immer nur ein Accessoire für Barbie, dann macht das ja wieder Sinn mit dem Pferdeding. So, weil Barbie mag Pferde und deswegen mag ich auch Pferde. Und, keine Ahnung, hat halt, glaube ich, auch irgendwann mal einen Anhänger an, wo so klassischen Hufeisen mit einem Pferdekopf und so, also was aussieht wie so eine klassische Glitzerkette, die in so einem Barbie-Magazin gewesen wäre. So eine Bravo also, vorne drin. Genau. Ja, ich meine, er hat ja trotz allem, weshalb die Situation ja auch nie wirklich beängstigend war, für mich zumindest, hat man ja gemerkt, er will trotzdem eigentlich immer noch nur Barbie beeindrucken und verspricht sich vielleicht davon, jetzt endlich die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er sonst als ihr Anhängsel halt nicht bekommt, sondern jetzt muss er halt irgendwie seine Persönlichkeit verändern, damit er die Aufmerksamkeit kriegt. Genau, aber gleichzeitig auch so eine Art Frust, der dann, wenn sie mit letzten Endes dann auch so ein bisschen in Konfrontation miteinander gehen, finde ich, wird schon sehr klar, dass das so ein Frust ist, der aus ihm spricht und er aufgrund dessen gehandelt hat. Und er dachte, ja, also wenn ich nur hart genug auftrete und abweisend genug, dann kommt sie schon zu mir? Oder also, weil das war wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, wie viel ist jetzt hier Satire auf das echte Leben? Also auf dieses toxische Männer, die denken, wenn ich die Frau schlecht behandle, findet sie mich besser. Oder wenn ich der Bad Boy bin, das wird anziehender, weißt du, so all diese Tropes halt, die man so kennt. Das ist halt auch, was ich finde, also ich meine, es ist lustig, wenn man das so meta betrachten kann, aber ich weiß nicht, ob das wirklich auch jeder versteht, dass er sich deswegen so verhält. Weil ich meine, Ken hat ja eigentlich auch nie das irgendwo als, also in der echten Welt als Beispiel gesehen, dass es dann funktioniert, sage ich mal. Der war ja nicht in irgendeiner Bar, wo er so einen Aufreißer beobachtet hat. Ja, das ist das, worauf für mich manchmal nicht, also ich glaube, worauf ich eigentlich so ein bisschen bei mir selber merke, hinaus will, ist, das ist so meine, glaube ich, große Kritik an dem Film, um jetzt mal was zu nennen, was ich konkret nicht so ganz so genial fand, war das Worldbuilding an sich. Ich habe die Welt nicht so richtig verstanden, die man hier aufbaut. was dann auch mit der Motivation der Figuren zusammenhing. Und das meine ich gar nicht nur Ken oder Barbie. Also ich habe dadurch, dass sie das ja so alles so verweben, also dass es gibt eine echte Welt, es gibt eine Barbie-Welt, wir sind letzten Endes auch in den Büroräumen von Mattel, von der Firma, die Barbie herstellt. Hier, vor allem in diesen Bürogebäuden, wird sehr deutlich, dass es doch nicht wirklich unsere Welt ist, die wir hier sehen. Zumindest nicht, wenn wir nach Mattel gehen. Also in Mattel ist alles in den klassischen Büroräumen, ist alles dunkelgrau. Es sieht wirklich aus wie bei 1984. Und alle sitzen in so Box-Büros ohne Ausgang. Also die können da gar nicht raus. Die müssen über die Wand klettern, um nach Hause zu gehen. Also ist also ganz eindeutig nicht mehr realistisch. Also so. Mhm. Und da ich habe irgendwann so nicht mehr ganz verstanden, was genau ist. Also ist das jetzt alles eine Joke-Welt? Also die Barbie-Welt ist ein Joke, aber auch die echte Welt, in Anführungszeichen, in die sie reist, ist auch nicht so wirklich die echte Welt. Weil das ja auch nicht. Also ich hatte nicht den Eindruck, oder wie ging es dir da? Ich hatte nicht den Eindruck, als dann der CEO, um jetzt auch mal einen weiteren Schauspieler einzuführen, Will Ferrell spielt den CEO von Mattel, und als dem eröffnet wird, hey, Barbie ist in die echte Welt gekommen, dann wird, glaube ich, kurz erwähnt, dass das schon einmal vorgekommen ist. Einmal gab es das schon mal. Bei Flipper. War Flipper diese Barbie mit den Brüsten, die wachsen? Ich glaube auch, ja. Das ist Skipper oder sowas. Und Skipper, ja. Und Skipper ist die sehe, wie ich groß werde, indem ich meine Hand hebe und plötzlich Brüste mir wachsen. Wenn das irgendwelche Männer konzipiert haben. Genau, und der wirkt deswegen auch nicht so richtig schockiert von der ganzen Situation. So. Also schon so, oh, das ist nicht gut, dass Barbie in die echte Welt gekommen ist. Und da, ich glaube, der CEO-Plot an sich ist, glaube ich, woran ich sehr gut festmachen konnte, wo meine Probleme mit dem Film ein bisschen waren. Denn dieser ganze CEO-Subplot, weil der CEO und seine ganzen Untertanen da, die wollen ja dann, dass Barbie zurück ins Barbieland geht. Barbie will das auch kurz oder ist kurz fast bereit, das zu machen, haut dann doch ab. Und ab dem Zeitpunkt verfolgen sie Barbie bis ins Barbieland hinein. Und ich habe nie verstanden, wofür es diesen Subplot gibt. Weil wenn Barbie zurück nach Barbieland geht, dann war ja eigentlich, also dann sind die ja eigentlich schon zufrieden. Trotzdem reisen sie ihr hinterher. Trotzdem wollen sie, also ich habe nie verstanden, worauf diese, also ich würde behaupten, man könnte es komplett rausschneiden, diesen ganzen Plot mit dem Vorstand, und der Film würde exakt genauso funktionieren. Das stimmt. Also ich verstehe gar nicht, wo das hinführt. Es hat irgendwie auch keine Spannung reingebracht, weil, also ich meine, ganz kurz vielleicht noch davor, hat Barbie ja tatsächlich, oder hat das Mädchen gefunden, von dem sie denkt, dass sie mit ihr gespielt hat in der Schule, und hat sie auch angesprochen, und die ist aber so ein bisschen zu cool für Barbie gewesen. Also die hat auch sich darauf hingewiesen, dass sie vielleicht auch ein schlechtes, stereotypes Vorbild für junge Mädchen sein könnte, und hat halt so gar keinen Bock, mit ihr zu reden, woraufhin Barbie sehr deprimiert ja wieder abgezogen ist. Und dann haben die Mattel-Leute sie ja auch, glaube ich, schon gefunden und eben mitgenommen, und sie ist auch mitgekommen. Und ich hatte das so verstanden, dass sie in diese Original-Barbie-Box stecken wollen, wie man auch seine Barbies immer geliefert bekommt, und sie dann aber wegsperren. Also ich hatte das so verstanden, dass sie sie nicht zurück nach Barbieland bringen. Ach so, ich hatte schon den Eindruck, dass das nur die Art und Weise ist, wie sie sie nach Barbieland dann schicken. Ja. Also warum auch immer das nötig ist, aber ich hatte das so verstanden, dass sie das, dass das schon so das Transportmittel ist. Also Barbie, vielleicht so wie Factory Reset, weißt du, von wegen, wenn sie da reingeht und sich festschnüren lässt, verliert sie vielleicht auch ihr Gedächtnis und ist dann wieder Ursprungs-Barbie. Das kann sein. Vielleicht ja, ich war dachte das irgendwie, so gemeint, weil sie ja irgendwie Malfunktion hatte, so dass sie dann halt quasi aussortieren wollten. So hatte, weil sie hat sich ja dann auch kurz in die Box gestellt, und dann waren sie schon dabei, diese Schlaufen, die um die Handgelenke zu binden, die es ja auch bei jeder Barbie-Box immer gab. Das fand ich auch herrlich. Vielleicht war das nur noch mal so eine Details, das ist immer das, was sehr schön ist. Diese klassischen, wie man sie auch bei jedem Kabel, was man kauft, hat, diese Gummidinger, aber nur in riesengroß, diese Plastikdinger. Vor allem voll unnötig für halt eine echte Person, die da drin ist. Aber ja, das war zumindest mein Eindruck, weil sie ist ja dann auch abgehauen, als sie gemerkt hat, so irgendwas stimmt nicht. Und dann sind sie auch hinterher, haben sie durch die ganze Stadt gejagt und dann eben bis nach Barbieland, wie du sagtest. Aber ich konnte das auch nicht ernst nehmen, weil das ist jetzt auch tatsächlich auch mein großer Kritikpunkt. Kommt eigentlich überhaupt irgendein normaler Mann da drin vor, der jetzt nicht komplett dumm, toxisch oder überzogen ist? Also der Mann von der Mutter von dem Mädchen, bei dem Barbie war. Das ist der einzig normale, aber der kommt, glaube ich, insgesamt 30 Sekunden vor, und der bleibt zu Hause und lernt Spanisch für seine Frau, wenn sie auf die Reise nach Barbieland geht. So, das ist sein Plot. Und sonst gibt es auch irgendwie niemanden, der jetzt irgendwie mal, also sag ich mal, normal wäre in der echten Welt, obwohl man ja auch normale Kinder, normale Frauen dort irgendwie mal kurz sieht. Ja. Und das hat mir so ein bisschen, ist mir ein bisschen bitter aufgestoßen, weil ich möchte auch nicht, dass der Film, obwohl er ja eigentlich auf ein Problem aufmerksam machen will, das halt sich dadurch verbaut, dass er Leute nicht abholt, teilweise, die sich dann vielleicht auch sehr missverstanden fühlen. Weil Also gerade auch bei der Verfolgungsjagd, da, also ich meine, der CEO und sein ganzer Stab, die sind einfach nur komplett dämlich. Das wird schon so eingeführt, wie sie miteinander reden. Und dann jagen sie diese Barbie durch diese Büroräume und springen ihr nach und hechten durch die Gänge und keiner schafft es irgendwie mal gerade auszulaufen und sie einfach an der Hand zu nehmen. Und dann kommen sie nach Barbieland und da sind alle Männer total toxisch und also nichts in between so. Ja, das ist, glaube ich, generell diese Extreme in dem Film, in jede Richtung, da bin ich bei dir. Und ich finde, manchmal hat das halt als Joke funktioniert für mich. Also ich weiß, also ich glaube, mein Lieblingsjoke im Film fast, abseits der klassischen Ken-Szenen, ist, wenn, also ich greife jetzt ein bisschen, wir springen jetzt ein bisschen hin und her, aber wenn ihr den Film gesehen habt, macht das, glaube ich, alles Sinn. Am Ende auch, wenn Weird Barbie alle anderen Barbies so ein bisschen repariert und sie dann, glaube ich, Präsidenten-Barbie oder ich weiß nicht, irgendeine dieser Barbies dann auch aus ihrer Gedankenwäsche rausholen, Gehirnwäsche rausholen und sie dann irgendwie, glaube ich, sagt, boah, ja, irgendwie das Letzte, woran ich mich erinnere, ist irgendwie, dass ich sehr intensiv über den Zack Snyder-Cut von Justice League nachgedacht habe. Und das war mein Lieblingsjoke, weil es schon so ein, es war natürlich ein absolutes Klischee, aber da finde ich, es ist auch mal angebracht, da die so Leute aufzuziehen, weil das ist auch für mich der Inbegriff von dummen, toxischen, ja, primär männlichen Leuten im Internet, diese ganze Zack Snyder Justice League Bubble. Natürlich nicht nur, weil jeder, der diesen Podcast lange hört, weiß, dass es hier auch einen großen Zack Snyder Vertreter gibt, der überhaupt nicht toxisch ist. Aber ich fand diesen Joke super schön, weil der so aus dem Nichts kam, ich null damit gerechnet habe, so eine Anspielung in dem Film zu sehen. Und da fand ich es irgendwie okay. Es gab schon Stellen, wo ich es gut fand. Es gab auch Stellen, wo es halt sehr auf die 12 war. Also wirklich das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen vermessen, wenn man das sagt, wenn man sich denkt, ja, jeder denkt, er kann es besser, so wie auch bei der Fußball-WM jeder dann plötzlich der tolle Fußballtrainer wäre auf der Couch. Aber mancher, finde ich, haben sie nicht so die originellsten Jokes sich so rausgesucht. Also, sie kommen in die echte Welt an und wer belästigt Barbie natürlich sexuell besonders krass? Die Bauarbeiter. Weil das ist halt das Klischee, dass der Bauarbeiter, natürlich auch andere Menschen, auch andere machen das. Teilweise kriegt sie ja auch komische Blicke von Frauen. Aber die Bauarbeiter sind schon so ganz generic. Ah, ja, das lass mal hier am besten gleich auf der Straße hier Sex haben oder was auch immer. Aber das fand ich auch manchmal schade, dass man nicht entlarvendere Szenen gefunden hat vielleicht. Weil ich finde es sehr gut, das als Thema zu machen. Aber versuch doch, also für mich wäre eine Satire besser, wenn sie zwar überhöht ist, aber irgendwo ein Quäntchen Wahrheit drin steckt. Wo man denkt, ja, aber das ist schon so ein bisschen so. Und das hat er manchmal, der Film. Und manchmal hat das aber gar nicht. Egal jetzt, ob das jetzt ist, wie Männer toxisch sind oder auch wie der Film ja auch über Frauen Klischees verbreitet. Und manchmal findet er so den feinen Zwischenton, aber nicht so super oft, muss ich tatsächlich sagen. Also meistens sind schon so die Jokes, wo man sagt, ja, das ist halt schon so der Klassiker, ne? Also eben, wie gesagt, auch mit dem, die Männer finden die Frauen am besten, wenn sie ihnen halt Bier bringen. Und dann gibt es, glaube ich, viermal den Joke. Mate-Outfits oder so. Genau. Und dann gibt es, glaube ich, dreimal den Joke immer wieder, wo nur davon geredet wird, hey, bring mir noch ein Bier oder bring mir noch ein Bier. Und dann ist er, ja, ich habe es jetzt schon verstanden. Das ist so ein bisschen, es klingt ein bisschen sehr böse, aber es ist so ein bisschen dieses Luke Mockridge-Level an Geschlechterbeobachtungen. Und dann denke ich so, ja, da geht mehr. So, also, weil es gibt toxische Männlichkeit oh mass. Und da kannst du so viel finden. Da haben sie sich halt ein bisschen die Chance entgehen lassen, finde ich, wirklich tief in das Thema reinzugehen, vielleicht auch, ich sag mal, was zu bewirken. Aber ich finde es auch okay, dass er das nicht gemacht hat. Also für mich funktioniert er. Er muss nicht so tief gehen. Das ist auch in Ordnung. Ich finde, was sie daraus gemacht haben, ist trotzdem gut und weist halt darauf hin. Ich finde nur, man hätte, wenn man wollte, halt wirklich mehr machen können. Ja. Und das ist, glaube ich, eben auch diese, vielleicht hätte genau das bisschen Zeit mehr gereicht, was man auf diesen CEO-Plot verwendet hat. Wenn du das rausnimmst und deswegen stattdessen dann diese ganze Ken-Sache ein bisschen besser noch ausarbeitest, weil die Essenz ist ja da. Ich fand das gar nicht so schlecht gemacht, dieses, hey, Ken fühlt sich minderwertig und daraus resultierend kommt so sein Sexismus hoch, ob man das jetzt so nennen will oder nicht. Oder dieses, ich fühle mich unbedeutend und ich kann mich nur bedeutend fühlen, indem ich andere unterdrücke. Also irgendwo ist diese Message ja drin. Mhm. Also er kann sich nur gut fühlen in Barbieland, wenn plötzlich die Frauen dann die Doofen sind. Also es gibt nur einen Rollentausch. Es gibt keinen, wir treffen uns auf Augenhöhe, sondern nee, dann müsst ihr halt jetzt müsst ihr in irgendwelchen Haushälterinnen-Outfits rumlaufen und uns Bier bringen. Und dann fühle ich mich erst gut. Da ist ja irgendwo eine ganz interessante Beobachtung drin, finde ich. Und eine scharfe Kritik, die ich aber gar nicht schlecht finde. Nur es landet halt nicht so ganz. Und dann gibt es ja diesen ganzen Subplot, der teilweise schon auch lustig ist. Also ich glaube, generell rede ich viel zu wenig davon, wie lustig ich den Film schon auch fand. auch dieses, wie dann die Barbies sich entschließen, okay, wir bringen die Kens einfach gegeneinander auf, dass Männer sich einfach in ihrer toxischen Art gegenseitig fertig machen. das funktioniert nicht so richtig für mich am Ende, weil es hält ja auch gar nicht lange an. Die bewerfen sich dann kurz mit Poolnudeln und Tennisschlägern, aber dann raufen sie sich dann doch wieder zusammen. Dann tanzen sie. Ja. Sehr wichtig. Ja, großartig. Der ganze I'm Just Ken-Song ist phänomenal. Also ja. Habe ich direkt an dem Abend noch dreimal auf Spotify gehört. Aber musst du eigentlich auch mit Video sehen, weil diese Choreo, ja, Hammer. Und das auch muss man nochmal betonen, ich habe es am Anfang schon nochmal gesagt, aber auch alle Schauspieler, finde ich, haben hier richtig Bock. Also alle sind, glaube ich, richtig energiegeladen. Auch eine kleine Rolle, die wir eigentlich noch gar nicht erwähnt haben, denn es gibt doch nicht nur Barbie und Ken im Barbieland, sondern es gibt auch noch Alan. Alan von Michael Cera gespielt, auch perfektes Casting. Wenn man an jemanden denkt, der irgendwie nicht die klassischen Stereotype Hollywoods erfüllt, weder besonders männlich noch besonders was auch immer, der Ultra-Nerd, irgendwo dazwischen liegt Michael Cera und deswegen ist es so perfekt, dass er so diesen Knock-off-Ken, so würde ich es fast nennen. Es gab Alan auch wirklich scheinbar. Ja, ja, es war Kens Freund, so, also der Sidekick vom Sidekick sozusagen. Hier gibt es auch nur einen einzigen Alan, so, es gibt tausend Kens. Ja. Und das auch immer, wenn der aufgetaucht ist, fand ich es irgendwie geil, weil es auch so null Sinn ergeben hat, was diese Figur macht. Plötzlich kämpft er auch mit diesen Barbieland-Bauarbeitern dann. Ja, das führt auch nirgends hin. Er macht die nur alle fertig und dann. Den Joke fand ich übrigens hervorragend mit den Leuten, die Mauer gebaut haben, aber halt vertikal. Ja, eben. Genau, und das sind auch die Dinger, wo ich denke, dass, also wenn wer sich da angegriffen fühlt, aber es gibt ja auch da wieder natürlich klassische Right-Conservative Bubbles, die so sagen, oh, und Männer werden in diesem Film nur als Arschlöcher dargestellt und voll Idioten. Also wenn du da nicht rüber nicht lachen kannst, dass jetzt die eindeutig nicht realistisch männlichen Abbilder der Kens zu doof sind, eine Mauer sinnvoll zu bauen, was ja eigentlich eher eine Anspielung ist auf Trump und auf das ganze Ding. Also wenn du dich wirklich von sowas auch noch verunsichert oder in deiner Wertigkeit angegriffen fühlst, also das glaube ich, ist generell das, was bei manchen Leuten hängen bleibt, dass die sich irgendwie, dass die das Gefühl haben, okay, Männer sind alle scheiße, Frauen sind alle toll. Mhm. Also wenn man das aus dem Film liest, dann will man es, glaube ich, auch daraus lesen. Weil natürlich ist der Film auf die 12 manchmal, aber er parodiert ja doch alles irgendwo. Also es ist ja nicht so, ja. Aber im Endeffekt, also wo ich mich halt auch schon gefragt habe, also erstmal, ich finde es gut, dass es, also wie du schon sagtest, auch ja sehr viel um Ken und ihn geht. Und ich finde auch, genauso viel wie um Barbie geht es um die Emanzipation von Ken. Auch sehr spannend, ich finde am Ende, diese Auflösung, die hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen können, dass man nicht nur diesen Kampf gegen das Toxische hat und dann, ah ja, jetzt passt alles. Und du bist ja auch mehr als nur Ken, so, du bist auch eine eigene Persönlichkeit. Und das ist aber innerhalb von 2 Minuten abgehandelt. Finde ich, dass man das auch irgendwie noch ein bisschen, weiß nicht, differenzierter hätte betrachten können einfach. Und trotzdem ist ja am Ende die Message, die Barbies machen es aber besser. Also es wird ja trotzdem, es wird nicht grundlegend was verändert. Eigentlich verändern sich nur Barbie und Ken, aber alles wird wieder, wie es halt war, Barbieland. Und ich frage mich halt, ist es so, ist da die Message, ja, die Frauen werden es ja, also was man jetzt von außen vielleicht denken könnte, ja, die Frauen machen es halt besser, so. Ja. Die Männlichkeit muss unterdrückt werden. Oder ist es halt einfach Barbie-Fantasieland und deswegen sind da halt die Barbies standardmäßig so Präsident so und gut ist. Und mehr hat das auch nicht auszusagen. Ja, es ist halt so ein bisschen, hey, was wäre denn einfach, wenn also dadurch, dass wir in unser Standard-Setting in unserer Welt ist halt das Patriarchat, das kann man noch so schön wegreden, wie man will, mit, oh, wir hatten auch mal eine weibliche Bundeskanzlerin jetzt 16 Jahre lang. Nee, das ist schon das Patriarchat, Leute, so, es ist so, muss man einfach akzeptieren. Und vielleicht sagt der Film so ein bisschen ironisch so, ja, was wäre es denn, wenn der umgekehrte Standard trotzdem der Standard bleibt, auch wenn sich hier was verändert hat. Standard wiederhergestellt. Genau, also da will ich dem Film eigentlich im Zweifelsfall sagen, ah, da ist vielleicht eine bissige kleine Kritik drin, aber ich gebe dir schon recht, das ist ja das, was ich auch meinte mit dem Worldbuilding. Und das ist, glaube ich, gerade in diesem Finale mein größtes Problem, ist die Motivation der Figuren und auch dann, wie entwickeln sich diese Figuren weiter? Tun sie es aus sich heraus? Weil das ist ja, wir haben ja hier eigentlich schon eine klassische Heldenreise, also wirklich bilderbuchartig. Die Heldin geht in eine neue Welt, muss eine Grenze überschreiten. Also es ist ja wirklich Bilderbuch, glaube ich, kennen wir beide aus der Semiotik, aus dem Studium. Das ist hier 1:1 drin. Nur, dass ja eigentlich in dieser klassischen Heldenreise es ja so ist, dass die Figur, der Protagonist, die Protagonistin, dass die aus sich selber heraus, aufgrund der Challenges um sich herum, etwas lernt und sich verändert und als eine andere Person am Ende der Geschichte dasteht. Und das ist hier leider, finde ich, nee, das ist, glaube ich, mein großer Kritikpunkt in diesem Finale. Denn diese Rede von America Ferrera heißt die Schauspielerin, Gloria. Gloria war diese Mutter von dem Mädel, wo sie dachte, es geht um die. Von Sascha. Genau, und eigentlich ist die Mutter die Unglückliche und die Barbie nachtraut und auf Barbie negative Sachen projiziert. Und die kriegt ihren großen Monolog am Ende. Und die darf sagen, was alles schiefläuft in unserer Welt, was von Frauen erwartet wird und wie zweideutig und wie absurd das ist und widersprüchlich. Und dieser Monolog ist überhaupt nicht das Problem. Ich finde, da sind so viele Sachen drin, die einfach nur wahr sind. Punkt. Die alle. Stimmen einfach. Punkt. Eben. Das Einzige, was ich so schade an diesem Moment finde, ist, Barbie ist unsere Hauptfigur, meinem Eindruck nach. Barbie selber darf diese Lektion nicht lernen, sondern es gibt ja das klassische, was man so sagt im Film, wenn du deine Geschichte und deine Message gut transportierst, show, don't tell. Also zeig es mir durch Handlungen und dadurch lerne ich, wie auch die Figur, worum es hier eigentlich geht und was die Moral ist. Aber wenn du es mir einfach nur sagen musst und buchstäblich der Film angehalten wird und jemand ja einen Monolog hält und mir jetzt einmal erklärt, worum es hier eigentlich die ganze Zeit ging, das ist eigentlich, finde ich, ein bisschen schwach aus einer Story-Perspektive. Und das passiert an dieser Stelle leider, meiner Meinung nach. Hm. Barbie selber wird ja gar nicht, weiß ja gar nicht, wie sie sich ändern soll. Die hat zwar diesen ganzen Film erlebt und diese ganzen Geschichten, aber am Ende weiß sie ja immer noch nicht, wie es besser werden soll. Und dann ist aber halt Gloria da und erzählt ihr, was alles falsch ist. Das verstehen dann auch alle anderen Barbies, weil das ja auch die Lösung ist ja dann, wir holen jetzt jede Barbie einzeln zu uns, ich erzähle denen, was nicht gut ist, und dann geht's denen wieder gut. Und das also finde ich halt irgendwie schade. Sie aus ihrer Brainwash-Situation genau. raus. Das war die Lösung. Und ich muss sagen, das fand ich halt ultra platt, weil ich meine, alles, was sie gesagt hat, ist wahr. Ja. Also dieser Film, finde ich, hat auch super krass mit Emotionen gespielt. Also ich habe entweder gelacht oder geweint gerade. Mhm. Also beziehungsweise war halt in dem emotionalen, in der emotionalen Richtung unterwegs. Und da dachte ich mir, ja, das, ja, voll, aber dass sie das nutzen, einfach nur um hypnotisierte, weiß nicht, Frauen, dann, die wachen dann auf und sagen, ah ja, stimmt, Männer sind ja kacke. So, das war, hä? Das hat mich einfach traurig gemacht, dass das die Lösung war, um sie aus ihrer Hypnose zu erwachen, dass man es ihnen nur sagen muss. So. Das war irgendwie zu einfach. Andersrum muss ich sagen, dass ich es eigentlich gut fand, dass Gloria so präsent war und es halt nicht dieser typische Barbie-Film war, wo halt Barbie die Hauptperson ist, sondern sich das dann irgendwie so ein bisschen shiftet auf die ganz normale Frau, die dann den Tag rettet am Ende sozusagen. An sich bin ich völlig bei dir. Ich glaube, dass diese ganze Figur der Gloria ist, würde voll gut für mich funktionieren. Nur, dass man leider, ich weiß nicht, irgendwie hat man, finde ich, für mich nicht den richtigen Ansatzpunkt dafür gefunden. Weil Gloria ist ja eigentlich auch nicht die normale Bürgerin, sondern sie ist ausgerechnet die Sekretärin vom CEO von Mattel. Sie ist ja nicht irgendwer, sondern sie ist ja eigentlich auch wieder in dem Barbie-Kosmos irgendwo drin. Und ja, vielleicht hat deswegen das auch so solche Wellen geschlagen, dass sie gerade mit dieser Barbie und ihr Selbstmordgedanken gespielt hat. Ja. Nee, das macht Sinn, würde ich auch, da gebe ich dir sofort recht, das würde gut passen. Die Frage ist halt, hätte man es dann doch trotzdem irgendwie runder angehen können? Also, weil der Film traut sich ja, das Ganze zu dekonstruieren, das muss man auch wirklich mal an der Stelle loben, auch wenn die Konsequenzen, die daraus entstehen, worüber wir noch gleich reden können, überhaupt nicht positiv klingen, meiner Meinung nach. Aber dass man in diesem Film es geschafft hat, mit einer bekannten Marke etwas zu machen und mit dem Segen der Firma, die diese Marke besitzt, und gleichzeitig diese Marke ein bisschen auf die Schippe nehmen darf, auch die Firma sogar ein bisschen auf die Schippe nehmen darf, das ist ja zum Beispiel im Disney-Kosmos eigentlich unvorstellbar. Also das dachte ich mir die ganze Zeit beim Film, du würdest heute keinen Film, glaube ich, mehr sehen, der irgendwie sagt so, ja, also von Disney produzierter Film, der sagt, ja, Disney ist schon irgendwie so eine globale Medienmacht, die versucht, alles einzunehmen und alles zu kontrollieren. Das ist schon ein bisschen geldgeil. Genau. Also das war ja wortwörtlich quasi ein Witz in diesem Film. Also das fand ich auch sehr witzig. Also auch der CEO sagt das ja am Ende so, wir können nicht hier, also Standard Barbie, normale Frau Barbie können wir nicht produzieren. Und dann sagt irgendeiner hinter ihm, doch, es würde sich voll gut verkaufen. Okay, machen wir doch. Also da sind ja schon brillante Idee. Genau, da sind ja schon so Seitenhiebe drin. Auch sind jetzt nicht super hart, aber sie sind drin. Und das muss man loben, finde ich. Das finde ich toll, dass das möglich ist in so einem Film mit so einer bekannten Marke. Deswegen, da sind eigentlich schon viele coole Sachen drin und auch immer mal wieder clevere Momente. Ich glaube, ich hätte einfach nur, wie du sagst, vielleicht wäre es auch spannend gewesen, am Ende shiftet sich das Ganze auch, weil der Shift, das Ken, der Bösewicht, ist ja auch, habe ich am Anfang nicht kommen sehen. Mhm. Also das ist sowas, da haben sie mich überrascht. Da dachte, interessant, dass unser Antagonist eigentlich jetzt plötzlich da aus dem Nichts entsteht. War originell, war eine Abwechslung. Nur es darf nicht am Ende führen die Leute einfach zwei Monologe oder auch Dialoge und dadurch löst sich alles wieder auf, was in dem Film passiert ist. Also sowohl, dass Barbie brainwashed wird oder auch einfach wieder motiviert wird von der Gloria, als auch Ken wird eigentlich nur geheilt, indem Barbie ihm einfach mal sagt, du, so geht's nicht, ne? Und so, das kannst nicht nur aufgrund von mir existieren. Und ich war da vielleicht auch nicht immer fair zu dir, aber generell, du musst irgendwie dein Leben selber mal für dich leben. Das stimmt zwar alles, aber können wir das nicht irgendwie in Handlungen verpacken, in Situationen, wo er es lernt? Also wenn es ihm einfach nur gesagt wird, dann hat er ja keine echte Lektion gelernt. Also es ist halt wie, wenn ich ein Kind schimpfe und sage, hey, übrigens, du gehst bei Rot nicht über die Ampel. Ja, dann, also das macht es dann nicht mehr, das Kind. Aber ob es wirklich verstanden hat, warum es das nicht macht, nicht unbedingt gleich. Ich glaube, das hat, ehrlich gesagt, hat Ken auch das nicht verstanden, würde ich jetzt sagen. Also ich meine, ich finde es gut, dass sie sagen, hey Leute, wenn es ein Problem gibt, vielleicht redet ihr einfach mal darüber. Vielleicht löst sich das ja und vielleicht hat der andere auch irgendwie einen Input, der euch helfen kann. Von daher fand ich das eigentlich gut, dass sie es dann auch mal wirklich klar beide ausgesprochen haben. Aber du hast halt gesehen, er war trotzdem noch direkt wieder mit ihrem Rockzipfel gehangen, wenn sie gesagt hätte, hopp. Und dann hat sie ihm gesagt, doch, du bist mehr. Und dann war er, ah ja, ich bin mehr. Also nur nachgeredet. Und ich meine, es wäre ihm dann zu wünschen, dass er irgendwie noch diesen, ich weiß nicht, diesen Moment der Klarheit hat, wo er, ich weiß nicht, vielleicht auch aus dieser dummen Rolle so ein bisschen rauskommt noch. Aber ich meine, es ist halt auch sein Charakter. Also es muss ja trotzdem noch passen. Und man darf ja nicht vergessen, es ist jetzt kein Mensch in einer anderen Welt in diesem Universum auch, sondern es ist immer noch die Puppe Ken, die nur dafür fabriziert wurde, Barbies Typ zu sein, so, damit man da noch eine zweite Puppe verkaufen konnte. Und der ist halt einfach auch, glaube ich, nie mehr gewesen für irgendwelche Leute, die diese Puppe gekauft haben. Und deswegen fand ich das eigentlich auch ganz gut, das so durchzuziehen. Und Barbie andererseits ist ja schon, also ich weiß nicht, ich denke, wir haben jetzt eh keine Spoiler mehr, die wir noch aufspannen dürfen, aber am Ende hat sie ja schon ihre Identitätskrise, weil sie auch sagt, ich kann ja nichts sonst, ich bin ja nur, ich finde das ein bisschen schade, dass sie das so sagen, dass ihr einziges Können sozusagen ist, gut auszusehen. Ich meine, sie wurde halt dafür entwickelt, war vielleicht auch die erste Barbie, aber entscheidet sich ja doch dann aktiv gegen dieses perfekte Leben, weil sie irgendwie schon was gelernt hat, finde ich, also auch in der echten Welt zu sein und dass man sich den Problemen annehmen sollte, statt einfach nur perfekt jeden Tag wieder die Party zu feiern und die Choreografie zu tanzen, da macht sie für mich schon eine Wandlung durch, dass sie am Ende, ich meine, das ist dann wieder ein sehr weirder Moment, dass sie ja dann ihre Schöpferin trifft, die sie auch kurz bei Mattel in der Firma schon gesehen hat, die ihr geholfen hat zu fliehen. Eine alte Dame, wo man gar nicht wusste, wer ist das jetzt? Und dann kommt sie plötzlich am Ende aus dem Nichts. Übrigens auch wirklich namentlich, es ist die wirkliche Erfinderin. Auch der Joke mit, die hat irgendwann Probleme mit dem Finanzamt bekommen. Das ist auch alles so. Also das auch wieder schöner Seitenhieb, lustige kleine Anekdote, die sie einbauen. Also ich habe wirklich was über die Geschichte von Barbie gelernt in dem Film. Aber ja, weiter im Text. Ich weiß nicht, ob sie, also dann lebt sie ja noch, aber irgendwie haben sie irgendwie gesagt, ja, Das ist eine Schauspielerin, aber der Name ist, das ist schon, das soll halt der Geist dieser ursprünglichen Erfinderin von Barbie sein, tatsächlich. Und die heißt also auch wirklich so. Die lebt irgendwie trotzdem personifiziert, verkörpert, wie auch immer noch in dieser Firma. Ist dann wahrscheinlich auch, keine Ahnung, durch irgendeine andere Alternativwelt dahin gekommen und die dealen alle damit, dass sie jetzt einfach ihren Raum hat und da Tee trinkt. Und am Ende ist sie plötzlich auch im Barbie-Land und alle kommen zusammen eben am Ende dieses großen Finale und dann spricht sie mit Barbie und dann haben wir, ich weiß nicht, diesen Moment, ich musste da sehr an Harry Potter denken, wo Dumbledore und Harry an diesem Bahngleis sind und plötzlich ist alles weiß um sie rum und sie haben dieses finale Gespräch. Ja, oder? Ja, voll. Also ich als Harry Potter-Fan zumindest, es gibt da bestimmt auch noch andere, weil einfach plötzlich im Weiß, im Nichts zu stehen, hat was sehr Ätherisches einfach. Und sagt ihr, dass sie im Endeffekt niemand sein muss, aber auch sein kann, wer sie will und einfach auch herausfinden kann, wer sie sein möchte. Und Barbie entscheidet sich dann im Endeffekt, dass sie eigentlich keine Puppe mehr sein will, sondern in die echte Welt gehen möchte als echter Mensch. Und das hatte, finde ich, dann einen sehr erlösenden Moment irgendwie, oder ein sehr lösendes Moment für mich, weil mit diesem Moment dann auch diese ganzen, sag mal, Stereotype für die Schönheitsklischee-Barbie so ein bisschen aufgelöst wurden. Und das war auch, also ich fand den Schluss fantastisch. Wie fandest du den Schluss? Also ich fand den letzten Joke super, klar. Ja. Also dass das große Highlight jetzt im echten Leben erstmal ist, ja, zum Gynäkologen. Weil das wird sich auch ganz schnell, glaube ich, anders sehen. Das stimmt. Jetzt erstmal, dass das gar kein so tolles, spaßiges Erlebnis ist, dass man das halt ab und zu machen muss. Das fand ich schön, irgendwie nochmal ironisch gebrochen am Ende. Auch so diese Message so, sie fühlt sich jetzt wohl in ihrer Haut und trotzdem wird daran nicht alles perfekt sein. Das ist ja so ein bisschen der letzte Gedanke des Films, dass Sachen nicht immer cool sind und bequem sind und sonst was. Also als Frau erst recht nicht, muss man einfach ehrlich mal sagen, ganz grundsätzlich gesprochen in unserer Gesellschaft. Also das fand ich auch, das wäre auch komisch gewesen, wenn sie das am Ende so enden hätten lassen, so von wegen, ja, und dann waren alle glücklich und zufrieden und für Barbie, das Barbie ganze Leben ist jetzt Barbie. Toll. Genau, weil das ist ja von Anfang an der Joke auch, dass alle Barbies in Barbieland davon ausgehen, ja, wir haben ja für die Frauen im echten Leben alles ganz, ganz toll gemacht. Ne? Es gibt ja auch kein Problem mehr und Frauen und Männer sind ja gleichgestellt. Und das ist ja von Anfang an schon so ein Joke, wo du sagst, ja, nee, also. Ehrlich. Ja, aber also ich weiß nicht, ich hatte trotzdem einen total positiven Vibe, weil sie sitzt, also sie entscheidet sich dann dafür, ein echter Mensch zu sein, anscheinend. Und das merken wir, als sie dann im Auto sitzt mit hier Gloria und Sascha, mit der sie auch diese Reise eigentlich zusammen ja erlebt hat, mehr oder weniger. Und trägt ihre Birkenstocks und ist relativ schick angezogen. Da ist auch dann der Ehemann von der Gloria da, der nochmal einen kurzen Gastauftritt haben darf. Und sie wünschen ihr viel Glück oder viel Erfolg. Und dann steigt sie aus und sie hat auch einen schicken Blazer, so, ich weiß nicht, so ein Dutt-Arbeitsfrisur irgendwie. Und ich habe schon damit gerechnet, dass sie jetzt gleich ihr Jobinterview oder ihren ersten Arbeitstag hat. Und ich war so positiv erfreut darüber, dass sie einfach nur zum Gynäkologen gegangen ist, weil damit ist sie einfach, also diese Idee, die Gloria davor hatte, ja, hey, lass einfach mal normale Frau Barbie machen. Ja. So, auch in der echten Welt war sie jetzt nicht, keine Ahnung, die neue Star-Anwältin oder sonst was, sie war einfach nur eine Frau und ist einfach zum Gynäkologen gegangen. Ja. Und war dabei trotzdem, hat sie, also ich finde, es hat mit meinen Erwartungen gespielt und ich bin froh, dass es so gekommen ist und vielleicht auch ein bisschen anders, als ich dann erwartet hätte. Ja. Ist auch in diesem Meta-Joke ein bisschen vorher noch, als sie noch so am Boden zerstört ist und ja, darüber belehrt wird, so hey, also Frau sein, es ist scheiße und es ist super unfair an vielen Stellen im Leben und man muss da sich irgendwie durchkämpfen und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kommt, aber irgendwie wird doch gesagt, ja, ich bin auch gar nicht mehr schön und dann wird einfach der Film gestoppt und dann wird man kurz sagen, sorry, Margot Robbie ist wirklich, tut mir leid, also schöne Message jetzt hier, aber Margot Robbie ist wirklich die falsche Person, um jetzt dieses Argument zu machen, dass sie wirklich gar nicht mehr schön ist. Ja, auch das ist ja Besetzung. So ein Moment, ja, wo ich schön finde, dass sie es irgendwie nochmal brechen. Ja. Und weil ich fand das nicht, das hat mich nicht aus dem Film gehoben, weil der Film ist sowieso, spielt ja sehr mit, was ist hier eigentlich real und Meta und sonst was. Und deswegen, bei anderen Filmen hätte mich das vielleicht gestört, hier war das für mich total passend. Und das passt, finde ich, auch gut zu diesem letzten Moment, wie du sagst, dass man hier so ein bisschen das unterwandert, was man jetzt in klassischer Weise in so einem Film erwarten würde. Gerade auch, vielleicht immer sehe ich das auch nochmal kritischer, gerade im Hinblick auf die USA, weil gerade weil das so ein prüdes Land ist und da ja jede Art von Sexualität, wenn die schon im Film angesprochen wird, ist der Film schon automatisch ab 16 eigentlich. also, dass das ein Film ist, der da ab 12 ist oder in USA ab PG-13 und dass überhaupt das Wort Gynäkologe fällt, ist, finde ich, schon für USA-Verhältnisse bahnbrechend. Eben, ist schon erfrischend einfach, so, weil man es nicht erwartet dort. Und insofern, finde ich, sieht man auch, dass hier schon Greta Gerwig, auch im Skript, das hat sie ja auch geschrieben, dass hier schon eine Handschrift ist. Man sieht, finde ich, schon auch den Kompromiss. Klar, also es kann jetzt am Ende nicht so dargestellt werden, als sei Mattel schlecht oder so. Deswegen ist der CEO zwar schon geldgeil, aber generell hat er ja bis zum Ende, genau, er hat ja eigentlich bis zum Ende nie so richtig böse Motive. So, er will halt, dass das jetzt alles wieder glatt geht für Barbie. Ich glaube, er sagt am Ende auch mal ganz awkward irgendwie, nein, er möchte auf jeden Fall. Er möchte auch nicht, dass Ken jetzt das Profitable wird für die Firma, sondern er macht das ja, weil er die Träume von jungen, heranwachsenden Frauen erfüllen will. Er sagt irgendwas ganz Stranges am Ende. Das ist so komisch. Ich will junge Mädchen glücklich machen und diese Puppen zu vermarkten, ist das Nächste, was drankommt, was nicht illegal wäre oder irgendwie sowas. Genau, irgendwie so. Oh mein Gott, ich habe mich weggeschmissen. Also, es war halt, aber es war sehr halt so gut, strange, dass sie das auf die Schippe genommen haben. Ja, aber das war total komisch, absolut. Ja. Also wie gesagt, dieser ganze CEO-Subplot, und ich mag Will Ferrell ja eigentlich gerne, aber ich verstehe nicht, was er in diesem Film verloren hat. Vielleicht sollten sie auch einfach die Marke irgendwie mit reinbringen, weil ich muss ganz, also ich meine, ich habe mich nie wirklich mit Barbie befasst. Ich wusste nicht mal, dass die Marke davon ist. Ja. Ich glaube, da bin ich eine der wenigen, weil allen anderen, mit denen ich im Kino war, war das schon ein Begriff. Aber ich meine, als Kind habe ich mich damit nicht beschäftigt oder weiter beschäftigen müssen. Ich habe diese Packung genommen und weggeschmissen und ich habe keinen Bezug dazu gehabt. Und das ist auf jeden Fall jetzt ein großes Marketing-Ding, glaube ich auch, einfach diese Mattel so in den Vordergrund zu rücken. Ja, und das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist noch so ein kleiner Schlussgedanke. Das hat jetzt gar nichts mit Barbie konkret zu tun, weil das den Film wirklich jetzt für sich besprochen, glaube ich, fanden wir jetzt beide nicht schlecht oder so. Ich glaube, ich habe ihn halt, also ich hätte ihn halt gerne so richtig abgefeiert. Und ich mache ja auch keine Kritiken zu Filmen, die ich absichtlich schlecht reden will oder so. Sondern wenn bei mir mal Kritik in so einer Folge vorkommt, dann weil ich eigentlich gehofft hatte, dass ein Film unglaublich gut ist und mich komplett von den Socken haut. Und das ist halt hier nicht so ganz passiert. Also ich fand den witzig und ich kann mir den auf jeden Fall nochmal anschauen. Das weiß ich sicher, dass nicht jetzt nochmal im Kino, aber wenn der in ein paar Jahren irgendwo mal auf Netflix oder Co. zu haben ist, ey, sofort habe ich da wieder eine gute Zeit mit. Und da werden wieder Sachen drin sein, die ich sehr lustig finden werde. Also ich glaube, es wird auch Stellen geben, die einfach gut altern, die einfach zeitlos lustig sind, weil so schnell wird das Thema auch nicht sage ich mal, veraltet sein. Das ist das Gute, leider, dass sie das so in die Richtung gedreht haben. Aber ja, irgendwie, es wäre halt mehr möglich gewesen, noch ein bisschen für mich, sage ich. Und das, was ich aber eigentlich schade finde, und das hat, wie gesagt, nichts mit dem Film selber jetzt konkret zu tun, Mattel plant generell, jetzt weil dieser Film auch so absurd krass einschlägt, ich glaube, er hat in den USA den besten Kinostart des ganzen Jahres hingelegt bisher. Und kann gut sein, dass da nichts drüber kommt. Und wie gesagt, wir hatten dieses Jahr schon Filme, die eigentlich groß starten sollten. Indiana Jones und Mission Impossible. Und nichts kommt daran. Also Barbie hat den krassesten Start dieses Jahres. Hat, glaube ich, den 5-besten Start in diesem Jahrzehnt. Klar, es wird erst seit 2020 gerechnet, aber trotzdem der 5-beste Start. Das sagt schon was aus. Wie das Plakat sagt, Barbie ist alles. Genau. Und Mattel will jetzt ein riesen Universum auch aufbauen mit all ihren Marken. Und das ist das, was mich dann so ein bisschen verprellt, weil dann habe ich wieder diesen bitteren Beigeschmack, wie bei Disney und Marvel, dieses, das Ganze ist dann doch nur so eine, und jetzt kommt dieses böse Wort, eine Content-Fabrik. So, also es ist jetzt, ohne Joke, es ist jetzt wirklich scheinbar, sagen Insider, so irgendwie geplant mit Matchbox und was sie nicht alles für Marken noch haben, da ja aus allem jetzt Filme zu machen und oder auch Serien, keine Ahnung, und da halt so eine Art Universe zu bauen und einfach die Leute jetzt zuzuscheißen damit. So von wegen, hier, nehmt noch die Marke und das noch nostalgisch und das noch. Weil das Barbie wäre, genau, vor allem, weil Barbie halt für mich nur funktioniert hat, weil sie diese extrem kreative und ja, moderne Stimme in Form dieser Regisseurin hatten. Beim Drehbuch hat auch noch der Lebenspartner von Greta Gerwig auch noch mitgeschrieben, Noah Baumbach, der macht eigentlich total weirde Indie-Filme, die überhaupt nichts für die Masse sind. Und diese beiden zusammen da auch haben das geschrieben, sie Regie geführt. Und dadurch, dass diese Handschrift noch drin ist, funktioniert das für mich überhaupt. Weil sonst wäre das ganz schnell nämlich auch so eine Art Avengers-Film. Weißt du, irgendwie so. Ja, das wäre schade, weil dieser Film, der steht jetzt einfach für sich irgendwie und sticht auch heraus. Und wenn die da jetzt ein ganzes Universum und nachher kommt dann nochmal irgendwo Barbie vor oder so, das fände ich auch irgendwie. Ja, würde es auf jeden Fall. Wie stehst du zu einer Fortsetzung? Würdest du, wenn es jetzt heißt, in 2 Jahren Barbie 2, wärst du da nochmal drin? Weiß ich ja nicht. Ja, also ich könnte das nämlich jetzt auch nicht sicher sagen. Also ich würde sagen, bei diesem Film, ich weiß nicht, oft finde ich auch Filme richtig gut, aber ich weiß nicht, ob es was für die Person ist. Ich finde, diesen Film kann sich wirklich jeder anschauen, sollte sich vielleicht auch jeder anschauen. Da habe ich eine sehr starke Meinung zu. Also auch wenn mir eben, ich hätte mir vielleicht noch mehr vorstellen können oder mehr gewünscht, aber ich finde, das, was er daraus gemacht hat, ist trotzdem super. Aber jetzt nochmal das weiter auszuschlachten, auch in einem zweiten Teil, auch wenn sie es da vielleicht ein bisschen anders noch angehen, weiß nicht, ob das für mich so gut funktionieren würde, weil dann, sie haben jetzt schon so begonnen, auch mit dieser komischen Fantasiewelt und alles ist nicht so richtig real, die Grenzen verschwimmen. Mhm. Irgendwie ist es für mich jetzt so ein Einzelstück, aber ich denke, ich würde mir vielleicht schon nochmal anschauen, vielleicht nicht unbedingt im Kino. Also du meinst jetzt den zweiten. Ursprünglich, ja, den zweiten. Genau, das ist bei mir auch so, klar, die Besetzung macht Spaß, also deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie mich bei einem zweiten Teil kriegen würde, aber ich glaube eben auch nicht, dass ich nochmal jetzt, also das, ich bin so skeptisch und so ausgebrannt, was Fortsetzungen angeht und gerade wie du sagst, es ist so, gerade dadurch, dass das Worldbuilding hier auch so ein bisschen schwammig ist und sich gerade so über die Ziellinie rettet, ich weiß nicht, ob das davon profitieren würde, das weiter auszubauen, weil da müssen sie schon noch einiges an Arbeit reinstecken. Eben, also wie du nämlich auch sagst, das fand ich nämlich auch ein bisschen, am Ende ist ja irgendwie Status Quo dann doch hergestellt in Barbieland, aber nicht für alle und irgendwie sagt der Film ja auch so ein bisschen, dass, also für mich war es schon, schwang auch so ein bisschen mit, sind jetzt alle anderen Barbies ein bisschen weltfremd, dass sie einfach weiter so leben wie vorher und sich nicht auch der Realität stellen. Also es ist so ein bisschen diese Matrix-Entscheidung, die ja am Ende auch von Margot Robbies Barbie gefällt wird. High Heel oder Birkenstock. Eben. Und deswegen weiß ich nicht, ob sich das trägt für noch einen Teil. Oder ob man dann sagt, ja, hier bricht jetzt eigentlich die ganze Welt so ein bisschen in sich zusammen. Vor allem was, ja, gut, wenn man sich überlegt, was wäre der Plot, irgendwas fällt ihnen dann schon immer ein. Ja, wie Ken halt dann vielleicht weitermacht oder so. Aber und ich, sag du zuerst. An sich glaube ich, das ist auch das, warum ich meinte, dass der Film für mich nicht sein Potenzial ganz ausgeschöpft hat, denn an sich gäbe es schon noch mehr Themen, gerade was das Thema Frau und was macht mich zu Frau und was sollte mich auch in der modernen Welt erfüllen, da ist ja noch ganz viel drin. Also sie haben ja zum Beispiel das ganze Thema, was man mit Barbie sehr gut aufgreifen hätte können, ist ja dieses ganze Mutterthema. Das wird so am Rande mal, gibt es so 1-2 Jokes, aber ich finde, sie bauen es gar nicht so aus, wie sie könnten, obwohl sie ja Gloria und Sascha haben, sie haben ja sogar dieses Mutter-Tochter-Gespann, finde ich, da ist eigentlich noch ganz viel. Also, weil Barbie hat ja eigentlich auch Stacy, oder wie heißt das Kind von Barbie? Es gibt ja so eine Kinderfigur auch. Stella? Irgendwie so, ja. Ja. Und da wäre schon noch eine Story drin, wo ich sage, hey, thematisiere das doch mal mehr. Ich glaube, auch in dem Opening ist es auch mal drin. Da sagt die Sprecherin auch so, ja, fragt mal eure Mutter, ob es immer Spaß gemacht hat, Mutter zu sein. Ja, ich weiß auch selber, dass ich irgendwann keine Babyborn mehr wollte, weil ich halt keinen Bock hatte. Also ich dachte mir aber auch immer schon so, hey, ich bin doch selber noch ein Kind, ich finde es weird, dass ich einen Kinderwagen rumschiebe mit einem Baby drin. So fand ich ganz komisch. Und deswegen war wieder schon dann ein nächster Schritt. Aber, also das haben sie ja auch die ganze Zeit gemacht. Es war zwar jede Barbie vertreten, aber die schwangere Barbie war die weirde Barbie. Also wegen der weirden Barbie. Deswegen dachte ich mir, da ist ja noch ein interessanter Plot, wenn man jetzt noch kritisch mal das Thema beleuchtet, so, wieso ist es eigentlich für so viele Frauen so immer noch so ein essentielles Ding in ihrem Leben zu sagen, ich werde irgendwann Mutter sein. So, das ist ja, da könnte man ja interessante, provokante Sachen zu machen und das mal ein bisschen beleuchten. Ja. Ich meine, die schwangere Barbie ist ja auch nie rausgegangen. Die stand immer nur in ihrem Grundstück hinter dem Zaun. Ja, und zwar immer so, ja, und die wurde auch nicht mehr weiter hergestellt von Mattel. Und das war Die hat sich voll erschrocken, ganz, ganz als sie gesehen hat. Und so. Also da steckt ja auch schon so der Ansatz von Kritik drin. Also könnte man jetzt unterstellen, dass Greta Gerwig vielleicht sagt, hey, ihr seid mehr als, dass ihr Mutter werdet, Frau. Ne? Nur mal das mal, also das kann man schon, glaube ich, hier reinlesen, wenn man will. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn das zum Beispiel das Thema werden würde, man da auch noch einen zweiten Film hinkriegen würde. Aber ich bin bei dir, dass ich nicht weiß, ob ich dafür jetzt nochmal ins Kino gehen würde. Also da müssten sie mich dann schon sehr catchen, weil jetzt ist dieser Überraschungseffekt ja auch weg, weil es war ja auch, also zumindest von meiner Seite, ein bisschen diese morbide Kuriosität so, geht das überhaupt, dass die jetzt einen Barbie-Film machen und ich da reingehe und mir dann denke, ah, das war ja eigentlich unterhaltsam, weil ich ja zu der Marke jetzt keinen nostalgischen Bezug habe. Da bin ich ganz bei dir. Ich muss auch sagen, ich bin zum großen Teil auch wegen Margot Robbie und ein bisschen wegen Ryan Gosling reingegangen. Also ich weiß nicht, wenn es jetzt, also wie das für mich funktioniert hätte mit einer anderen Schauspielerin. Und einfach dieser ganze Hype, den wir schon am Anfang gesprochen haben, der da drum war. Dieses, was haben sie da draus gemacht? War so spannend, weil eben es gab diese Filme, aber das hier ist ja nochmal was einfach ganz Neues und anderes. Und ich fand es so schön. Ich kam dahin und da habe ich dir ja, glaube ich, auch ein Bild oder so geschickt gehabt. Mhm. Ich war auch in rosa komplett, so alles, was ich hatte, habe ich angezogen. Und ich kam da an und ich weiß nicht, mindestens jede zweite Person hatte komplett pink an. Es war so schön. Du hast mir nur deine Fingernägel geschickt. Ich war da noch in der Vorbereitung, aber ich kam da im Kino an und alle, du wusstest genau, wer geht in Barbie, Männer, Frauen, alle haben irgendwas Pinkes oder Rosanes angehabt und war cool. So ein richtiges Wir-Gefühl einfach. Dieses ganze Erlebnis, und da saßen alle gemeinsam im Kino und alle haben zusammen gelacht die ganze Zeit. Das war irgendwie schon einfach so eine einmalige Sache vielleicht auch, die es halt so besonders macht. Ja, eben. Und ich glaube auch, dass das kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und deswegen glaube ich auch, oder ich hoffe auch fast, dass Mattels Pläne mit, wir machen jetzt aus jeder unserer Spielzeugmarken nochmal irgendeinen Film oder irgendwas, ich hoffe auch, dass das nicht funktioniert, weil das kann doch jetzt nicht die Lehre sein, dass man da wieder alles, lass doch Sachen einfach mal, das eben, wie du sagst, das war ein einmaliges kulturelles Erlebnis jetzt, der Barbie-Film und wie alle in diesem Sommer diesen Film geguckt haben, scheinbar wirklich, also irgendwie, ich kenne wenig Leute, die so gar kein Interesse dran haben, also irgendwie hat der wirklich Leute erreicht, die niemals sich mit diesem Thema beschäftigt hätten. Und das ist aber ein schönes Ding, wenn das so für sich stehen bleiben darf. Hm. Und da nicht eben 1000 Spin-offs oder sonst was draus werden müssen. Und ja, we will always have I'm just Ken. Also das ist einfach so, dieser Song lebt auch mietfrei für immer in meinem Herzen und werd ich immer wieder mal hören, weil ich es einfach toll finde. Und vielleicht kann man es dabei auch belassen. Ja. Hast du noch irgendwas? Haben wir irgendwas noch vergessen? Haben sie eigentlich den Joke Yes, we can irgendwann mal gebracht? Ich glaube nicht. Nee. Wenn nicht, dann haben sie sich den echt durch die Lappen gehen lassen. Ja. So. Vielleicht hast du gerade auch den Untertitel für Teil 2 gespoilert. Barbie 2, Yes, we can. Das, also, ganz ehrlich. Dann müssen wir ihn gucken. Wenn der so heißt, dann gehen wir ins Kino. Ja, und dann erstens mal werden wir dann Geld einfordern, weil das haben wir jetzt hier gesagt, das Ding ist jetzt aufgezeichnet. Ja, das ist dann online und dann wir werden darum wieder kämpfen, dass das geklaut wurde, wenn die das verwenden. Deal. Nee, aber eben, vielleicht, eigentlich ist das auch ein schönes Schlusswort. So, vielleicht ist auch ein Barbie-Film, wie war das? Kenuff. Vielleicht reicht das auch einer. Vielleicht kann man das auch so lassen. Könnte man so stehen lassen. Ja, cool. Dann, ich glaube, wir sind beide positiv trotzdem. Wir haben, glaube ich, beide wirklich eine gute Zeit gehabt und Spaß gehabt und fand ich jetzt eigentlich sehr erfrischend zu wissen, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, weil ich manchmal nicht sicher bin, bin ich da zu kritisch oder so. Fand ich interessant, wie deine Sicht darauf war. Gerade weil es ein Thema ist, so doof es klingt. Es ist ein Thema, wo ich vielleicht als Mann schon noch immer noch einen anderen Zugang zu habe. Und deswegen finde ich das sehr, sehr interessant, immer das mal abzugleichen und mal zu zu schauen, was sehe ich und was sehen andere Leute da auch drin. Also ja, fand ich sehr spannend gerade. Ging mir genauso. Vor allem, weil ich mich halt auch gefragt habe, wie man es eben als Mann sich dabei fühlt, weil da man ja doch etwas schlechter wegkommt, sag ich mal so. Ja, ja, klar. Aber es ist halt deswegen auf einem spannend. Level, wo ich sage, also muss man klar, lachen. Genau, eben. Man muss erstens lachen und die paar Jokes, die nicht so zünden, die ein bisschen drüber sind, da sage ich mir, ja, aber die gibt es auch in alle Richtungen. Also das ist ja auch nicht so, dass dann nur die Männer da mal so einen abkriegen, sondern dass, also ich weiß nicht, ich habe das noch nie verstanden, wenn Leute sich da. Also da, der Film ist nicht mean spirited, weißt du, der ist, also ich, für mich strahlt der nicht irgendwie jetzt einen Männerhass aus oder sowas. Also, aber ich habe schon von einigen Seiten gehört, dass manche so fanden, nur eigentlich haben wir eher Männer auf den Deckel gekriegt, als dass es Gleichberechtigung gab. Und deswegen finde ich es eben spannend, darüber zu reden, weil ich finde, der Film hat beides tatsächlich. Und deswegen, ja, muss man drüber reden, sollte man drüber reden. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Anni. Ja, sehr, sehr gerne. Und dementsprechend, das war's vom Toffer Podcast. Und wenn euch das bereichert hat, dann reicht das gerne weiter. Ciao. Wir hören uns.